Aber ich finde, die Songs sind nicht das, was den Film ausmacht. Ich bin total verliebt in die offensichtlich Fozzy auch gepitcht hat. Ja. Einfach die Musiknummern kurz anzuspielen und dann zu was anderem überzugehen. Nee, gar nicht. Oh, ist das gemein. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was du in diesem Podcast hier gesagt hast. Willkommen, bienvenue, welcome, lassen Sie sich entführen in eine heile Welt. Ohne Sorgen und Nöte vergessen Sie, was draußen passiert. Folgen Sie lieber unserer wunderbaren Sally Bowles, wie sie versucht, ihr Leben zwischen Liebe, Bühne und Daddy-Issues auf die Reihe zu bekommen. Ignorieren Sie, wie Sally, den aufkommenden Faschismus und schauen Sie weg, wenn Menschen auf offener Straße brutal ermordet werden. Folgen Sie uns in das dekadente Vergnügen der Dreiecksbeziehung zwischen Sally, Maximilian, einem deutschen Baron, und Brian, dem britischen Englischlehrer, der, wie wir, der Faszination des verruchten Berlins der ausgehenden 20er nicht widerstehen kann. Und natürlich, nicht zu vergessen, amüsieren Sie sich über die wunderbaren Couplets und Choreografien auf der Bühne mit einem creepy MC, der besser irre starren und grinsen kann als Jack Nicholson in The Shining. Noch nicht überzeugt? Dann hören Sie nicht auf mich, sondern auf die Stimmen aus dem Publikum. Plor, du hast die Show gerade erst gesehen. Was hat dich denn besonders überzeugt? Ich bin so fucking deprimiert. Danke. Oh, ist das hart. Der Film ist hart, oder? Du wolltest mir ein Musical geben. Es ist rein technisch, nein, eigentlich ist es noch du nicht mal. Du hast mir kein Musical gegeben. Ja, wir müssen darüber reden, ob das ein Musical ist. Du hast mir einen Film gegeben, der in dieser Zeit, jetzt, mich, Kulturoptimisten, der sagt, keine Sorge, es wird alles gut. Ja. Auch das geht vorbei. Komplett runtergezogen hat. Komplett, oder? Mich hat es auch so komplett runtergezogen und ich muss es gleich am Anfang, ich bin froh, dass du das sagst. Ich habe ihn zusammen mit meiner Freundin geschaut und es hat wahnsinnig lange gedauert, bis sie mich beruhigt hat. Mhm. Ich war so fertig mit den Nerven, weil der Film einen am Ende so allein lässt mit allem und so ein wahnsinniges Echo an Bild und an Ton dir präsentiert, dass du einfach lange brauchst, um da wieder aufzutauchen aus diesem Tief. Ich würde sogar so weit gehen, der Film lässt dich von Anfang an allein. Ja, der Film macht alles, um zu zeigen, dass du allein bist und dass du von ihm keine Rettung zu erwarten hast. Und auch von seinen Protagonisten. Insbesondere von seinen Protagonisten, denen nicht viel Wahl bleibt, außer entweder sich zu arrangieren, was offensichtlich fast alle machen, oder zu fliehen. Ja. Wir reden heute über Cabaret aus dem Jahr 1972 von Bob Fosse. Wusstest du, als du mir den Film vorgeschlagen hast, hattest du das noch so in Erinnerung, dass der Film so ist? Nicht so dolle. Ich habe nämlich was anderes erwartet, weil ich habe die Eckdaten von dir gekriegt. Musical, Liza Minnelli. Okay, 1972 ist nach Good Old Hollywood, aber wir wissen, die Amerikaner haben es auch in den 70ern, als New Hollywood da war und als Filme rougher wurden, haben die es immer noch geschafft, so eskapistische Filme zu machen. Das Studiosystem hat sich da sehr dagegen gewehrt, gegen diesen neuen Stil aus New Hollywood, der sehr düster war, der sehr karg war, der sehr still war. Aber der Trend war da. Also es war sozusagen schon im Rahmen der Möglichkeiten, ne? So ist nicht. Definitiv. Und wahrscheinlich hätten beim Jahr die ersten Alarmglocken läuten müssen. Ich habe nicht das erwartet, ich habe das einfach nicht erwartet, als du mir gesagt hast, okay, wir Cabaret. Der Titel klingt nicht danach. Die Besetzung klingt nicht danach. Die Tatsache, dass es sich um die Verfilmung von einem Broadway-Musical handelt, klingt nicht danach. Ja. Und es hat mich komplett runtergezogen und hat mir auch, mir ging es wahrscheinlich ähnlich wie dir, es hat mir einfach komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja. Und was natürlich auch krass ist, wenn wir das heutzutage schauen, ne? Ja. Und das ist ein Film, der vielleicht, den man in unserer Zeit wahrscheinlich mit einer Warnung versehen sollte, bevor ihr den anguckt. Es tut nicht gut, es tut im Magen weh. Ja. Egal, ob man nach Amerika guckt oder nach Deutschland, egal, ob man die Wahlergebnisse hier oder jenseits des Atlantiks sich anschaut oder grundsätzlich den Rechtsruck, den wir erleben. Und wenn man dann anfängt, diesen Film als Sinnbild zu sehen, was passieren kann und dann genau diese Stimmen auch im Film hat, auch eben von einer progressiven Bohème-Gesellschaft. Ja. Die sagen, ja, kriegen wir alles eingefangen. Ja, sagen, ist nicht so schlimm. Die kümmern sich um die Kommunisten und dann fangen wir sie wieder ein. Und dann zu erleben, wie diese Gesellschaft auch in der letzten Einstellung, Achtung, wir spoilern hier ganz viel. Ja, ja, ja. Komplett korrumpiert wird. Mm. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Und das hat eine Diskussion bei mir ausgelöst mit meiner Freundin, weil sie gerade da war, die Arme. Die Diskussion werde ich mit dir jetzt führen müssen. Ja. Wo wir hinsteuern und wann was gesagt werden muss und was gemacht werden muss. Aber vielleicht, ich weiß nicht, wollen wir erstmal so ein bisschen in die Geschichte reingehen, um dann in dieses Ganze, was will der Film uns nahelegen möglichst oder auch nicht oder was, also du sagst ja immer, der Film will selbst nichts, weil er keine eigene Entität ist, aber vielleicht was der Filmemacher damit wollte, weil das ist durchaus ein anderer Schritt, als das Musical auf der Bühne gegangen ist, ein bisschen und näher am Original dran anscheinend. Also, um das gleich vorwegzuschicken, wir haben hier ja einen der seltenen Fälle von, wir haben die Adaption, eine Adaption. Das Ganze basiert ganz ursprünglich auf echten Erlebnissen von einem Autoren, nämlich Christopher Isherwood, der wie sein Protagonist Brian Roberts in Berlin gelebt hat, ein Engländer, der in Berlin gelebt hat, in den frühen 30er Jahren und der dann, als die Nazis die Macht ergriffen haben, zusammen mit seinem Partner raus ist und der auch wie sein Protagonist offen mit seiner Homosexualität umgegangen ist und der eben sich als Sprachlehrer durchgeschlagen hat und gleichzeitig so diesen Kontakt hatte zur Bohemgesellschaft, zum dekadenten Berlin, zum letzten Glanz der goldenen 20er Jahre, die so nie existiert haben und selbst wenn sie so existiert hätten, spätestens Anfang der 30er nach unten gegangen sind. Er hatte auch eine Mitbewohnerin, Jean Ross hieß die Dame, die hat sich diesen Film auch angeschaut und hat gesagt, nee, so sah es nicht aus. Christopher Isherwood hat auch gesagt, nee, so war es nicht. Aber vielleicht ist das auch nicht wichtig, wie es tatsächlich historisch akkurat abzubilden ist, sondern es geht ja auch in diesem Film eher um die Allegorie der Entstehung des Faschismus und des Wegguckens und des sich nicht drum kümmern, sondern eben den Vulkan noch zu betanzen, solange er noch da ist. Wir versuchen gleich zu den Strängen zu kommen. Ja, ja, genau. Gehen wir erstmal von der Vorlage weiter zur ersten Adaption. Ja. Das waren nämlich die Bücher von Christopher Isherwood selbst. Mhm. Und zwar hat der 1937 bereits die Novelle Sally Bowles geschrieben. Mhm. Die ist dann aufgegangen in seinen großen Berlin-Memoiren, die hießen Goodbye to Berlin, die irgendwie so eine Mischung waren aus Fiktion und Autobiografie. Mhm. Das kam 1939 raus, das Ding. Also in der Zeit bewegen wir uns in der Veröffentlichung. Und das Ding wurde dann 1951 als Theaterstück fürs Broadway umgesetzt von John van Truten. Und das Ganze hieß I Am a Camera. Ich weiß nicht genau, wie es zu diesem Titel gekommen ist. Der kommt mir ein bisschen, weiß nicht. Im Buch kommt es ganz am Anfang vor offensichtlich. I Am a Camera with its shutter open. Ah. White passive recording, not thinking. Oh, auch gut. Ziemlich gute Beschreibung. Ja. Und dieses Bühnenstück wiederum wurde dann 1966 von Joe Masteroff und Fred Epp und John Kander als Musical umgesetzt, Cabaret, 1966. Ja. Die waren auch schon erfolgreich, die waren sehr erfolgreich. Also die haben zwar am Anfang gezittert, weil sie nicht genau wussten, wie die Leute reagieren werden, aber das Ding ist wirklich dann durch die Decke gegangen mit der Zeit. Und es wurden wohl im Laufe dieses Adaptionsverfahrens sind sehr viele Änderungen passiert, mit denen Christopher Isherwood überhaupt nicht glücklich war. Ja. Unter anderem wurde der Protagonist, der auf ihm basiert ist, einfach mal hetero gemacht. Ja. So volle Kanne. Nein. Wir machen jetzt einfach not mal... Not pink. Ja, genau. Wir müssen halt irgendwie, das Feigenblatt davor werfen. Ich weiß nicht. Ist ein bisschen gemein und dieser Film hier geht so den Zwischenweg. Ich weiß nicht genau. Manche Leute bezeichnen es als sogar noch offener und mutiger als die Homosexualität, nämlich eine Bisexualität zu zeigen, die noch schwerer einzusortieren ist, wo man noch mehr Transferleistung als Zuschauer leisten muss, um damit klarzukommen. Ja, ich würde behaupten, es ist auch ein bisschen Strategie, um der Beziehung zwischen Sally und Brian eine gewisse Schwere zu geben, weil offensichtlich funktioniert es dann halt doch ganz klassisch filmtechnisch nicht, ohne dass wir hier einen Protagonisten und eine Protagonistin haben, die irgendwie miteinander anbandeln. Ja. Aber genau, auch da zur Wertung vielleicht später. Ja, ja, ja, okay. Und dieses Musical, Christopher Isherwood war nicht sehr glücklich mit dem Musical, war sehr kritisch dazu. Das hat auch einen anderen Fokus gelegt als der Film jetzt offensichtlich gab. Gibt es noch eine Geschichte um die Hausbesitzerin? Hausherrin? Nee, Hausherrin, irgendwie Vermieterin halt. Um die Vermieterin und die hat auch eine Beziehung. Das ist auch so eine Liebesgeschichte, die auch unter diesen angespannten Verhältnissen erzählt wird. Ja. Und dieser Fokus hat sich dann beim Film wiederum von Bob Fosse verschoben hin zu der, die Geschichte von Sally Bowles und Brian vor allem im Zentrum steht. Ja, also die, um das nochmal zu klären, die ist im Musical nicht so groß, die Geschichte um Sally Bowles. Also die ist schon die, so eine zentrale Figur, aber nicht diejenige, die fast 100% Screentime hat. Ja. So, das ist durchaus ein Unterschied. Und es war tatsächlich so, Hugh Wheeler, der verantwortlich war, unter anderem für das Drehbuch und zwar... Naja, also der wurde dazu geholt, ne? Genau. Der war ja eigentlich gar nicht geplant und dann haben sie ihn auch nicht als Writer eingestellt, weil er auch keine Credits bekommt so richtig. Ja. Sondern eher als Consultant. Als Consultant. J. Preston Allen war eigentlich der Autor des Drehbuchs und dann wusste allerdings Fosse, dass Isherwood wohl zu unglücklich gewesen war mit dem Musical und hat deswegen gedacht, okay, wir lass uns das nochmal ein bisschen umschreiben und hat dafür dann Hugh Wheeler angeheuert und der hat nochmal genau drauf geguckt, wie war eigentlich die Originalgeschichte, was ist im Musical anders gelaufen und wie können wir wieder einen Fokus auf das schieben, was eigentlich da sein sollte, was eigentlich im Fokus stehen sollte. Und dadurch hat sich die Erzählung sehr verschoben auf diesen Kit Kat Club und Sally Bowles und ihre Beziehung zu Brian. Und irgendwie ist dann dabei auch Sally Bowles tendenziell eher zur Protagonistin geworden. Also sie ist eher im Zentrum des Films als Brian. Ja, total. Nur um das zu korrigieren, J. Preston ist eine Frau gewesen. Ah, die hat wahnsinnig viel geschrieben und wahnsinnig viel, war einfach eine amerikanische Drehbuchautorin. Die ist 2006 erst gestorben. Krass. 1922 geboren. Ja. Ja. Wow. Und sie wurde beauftragt und sie hat auch vorher schon, sie hat sich sehr stark an den Berlin Stories, an der Bühnenversion orientiert, aber sie hat viele Sachen auch rausgenommen, die zu düster gewesen wären. Für sie zu düster gewesen wären. Und dann hat aber eben Bob Fosse gesagt, nämlich interessiert aber das Düstere, ich will das Düstere da drin haben und musste halt dann ein paar Schleifen neu drehen und auch eben mit Wheeler zusammen das Ganze neue. Welcome to the 70s. Ja, ich finde es eine super Entscheidung. Ja. Ne? Das ist wahnsinnig wichtig für diesen Film, dass der die düsteren Seiten so betont und klärt. Und er macht es auf wirklich spannende Weise. Ja, total. Auch auf eine Weise, wie man sie so wenig sieht im Kino, egal ob im amerikanischen Kino oder im europäischen Kino, indem er nämlich das Düstere sehr stark mit reinnimmt, aber immer an der Peripherie abbildet. Es gibt nur ganz wenige Momente, wo das wirklich Düstere, der Aufstieg der Nazis und so dieses Vorhersehen des Schreckens des Faschismus, es gibt ganz wenige Szenen, wo das so direkt präsent ist und es passiert ganz oft nebenbei. Und wir als aufgeklärtes Publikum sehen das natürlich deutlich stärker als, keine Ahnung, vielleicht die Zeitgenossen von damals, wobei der Film wurde ja auch schon so rezipiert. Ja. Aber es sind Dinge, die man auch übersehen kann. Man kann diesen Film auch tatsächlich sehen und dann vor allem seinen Fokus legen auf die Geschichte und dass dann da am Straßenrand eine Leiche liegt oder dass da gerade der Kit-Kat-Club-Besitzer verprügelt wird von Nazis, während drin Schublattler getanzt wird. Das kann man nicht wegignorieren, aber zumindest eben auch an die Peripherie drängen der Wahrnehmung. Man kann es anders einsortieren, wenn man möchte, weil der Film einfach nicht zu sehr on the nose ist mit dem Thema, ne, mit der Inszenierung. Es ist ambivalent auch viel inszeniert und gar nicht so sehr draufgehauen. Draufgehauen, haha, Nazis. Was auf jeden Fall so ein Hinweis darauf ist, dass der Film es ernst meint damit, dass ihm das wichtig ist, dass er, genau wie er endet, auch startet mit Stille. Ja. Es ist ein Musical. Ich habe davor gesessen und habe gedacht, Moment, Ton, meine Boxen sind nicht richtig an, was ist los? Und es hat wirklich erst mal einen Moment gekostet. Und es ist ein wirklich düsterer, ruhiger Start, bis wir die erste Nummer haben. Und da haben wir auch einen ganz wesentlichen Unterschied zum traditionellen Filmmusical. Keine einzige dieser Nummern ist so in die Handlung reingewoben, dass sie die Handlung aufreißt, dass plötzlich alle anfangen zu singen auf der Straße, die vorher sich ganz normal bewegt haben. Sondern alle Musical-Nummern mit einer Ausnahme sind Stücke, die im Kabarett stattfinden, die auf der Bühne stattfinden. Dann sind wir jetzt beim Thema, ob es ein Musical ist oder nicht. Offensichtlich. Ist es ein Musical? Okay, Flor, was spricht dafür und was spricht dagegen? Also du sagst dagegen. Ich finde, ein ganz wesentliches Merkmal für ein Musical ist, dass Stücke die Handlung voranbringen und und das ist natürlich so ein Spektrum, aber auf einem gewissen Niveau kommentieren. Ja, dieser Film, also als Gegenargument, kommentiert die Handlung zumindest und erklärt Gefühlslagen. Aber so minimalistisch wie ein Indie-Pop-Song in einer 2000er-Tragikomödie, den das Gefühl des Protagonisten kommentiert. Okay. Wenn wir in einem Film wie Garden State Coldplay hören, dann ist Garden State noch lange kein Musical. Und das ist sogar noch mehr als das, okay, als das, was hier in diesem Film passiert. Nein, das ist nicht, nein, mehr nicht. Und der Film, ich glaube, und das ist natürlich, wie ich den Film wahrgenommen habe, mhm, dass das Wesentliche dieses Tanzen am Rand des Vulkans ist, ja, dass die Nazis jetzt kommen und dann wird alles kacke. Ja. Das wird kaum in der Musik thematisiert. Was die Musik thematisiert, sind eher die Gefühlswelten von Sally Bowles. Ja. Es gibt dieses eine Lied. Affenlied. Dieses Affenlied, das finde ich übrigens sehr schwierig. Da können wir drüber reden. Darüber müssen wir reden. Ja, aber auch das ist halt eine burleske Nummer mit Witz und mit Kostümen und so, die nicht diese Gravitas da reinbringt, die ich dann erwarten würde. Und die einzige Ausnahme ist halt der Nazi-Song, über den wir auch reden müssen. Definitiv. Die schlimmste Szene des gesamten Films. Ja. Des gesamten Films. Wenn nicht sogar die schlimmste Szene des 1970er-Jahre-Kinos generell. Ja, und vielleicht auch die am besten inszenierte Szene. Ansonsten sind es halt tatsächlich einfach diese Burlesque-Nummern, wo wir ein bisschen was über Sally lernen. Aber eigentlich nicht. Wir bräuchten diese Nummer nicht, um zu verstehen, wie Sally funktioniert. Und wenn Sally den Baron, nein, das sieht, stimmt nicht. Und dann wird Money Money auf der Bühne gesungen, ja, dann denke ich, nee, es ist nicht notwendig. Ich muss dieses Money-Lied nicht hören. Ich sehe es in ihrem Blick. Liza Minnelli macht das hier gut genug, dass ich sie abkaufe. Ja, natürlich. Aber der Song ist großartig. Du musst diesen Song da drin haben. Nein, also ich finde, dass Mein Herr und Cabaret, die beiden großen Songs, durchaus wahnsinnig wichtig sind für die Figur Sally Bowles. Ich erfahre über den Song auf einer anderen Ebene etwas über sie. Aber da können wir drüber reden, wenn wir zu den Songs kommen. Ja. Na, kommen wir mal zum Eröffnungsstück. Versuchen wir mal okay, zu schauen, was wir an Musical haben. Wir haben dieses Welcome im Cabaret. Mhm. Und es gibt diese Momente, wo offensichtlich darauf hingewiesen wird, dass draußen die Welt untergeht. Und ihr könnt hier drin feiern und den Weltuntergang kurz vergessen. Mhm. Von einem Master of Ceremony gesungen, der aussieht wie Mephisto. bin ich komplett von selbst drauf gekommen. Wir haben vorher drüber geredet. Also, und ich wollte jetzt erstaunt tun und sagen, wie jetzt Mephisto? Jetzt aber du machst komplett versaut. Aber das ist das Einzige. Ansonsten ist es halt schon ein klassischer Kabarett-Song, oder? Es ist, Moment, lass mich den Text kurz durchgehen. Ja, er führt erstmal ein, ne? Ich finde, dass dieser vorne vorangestellte Welcome, Bienvenue, dass der auch den Rahmen natürlich etabliert, der am Ende geschlossen wird, der ja wahnsinnig wichtig ist, ja, um den Film zu, ne? So dieses, na, habt ihr all eure Sorgen vergessen? Kommt am Ende und du denkst dir, ja, Arschloch, danke, ich habe nichts vergessen da draußen, es ist noch schlimmer geworden. Also es ist natürlich wichtig für den Rahmen. Aber das ist eine Zeile, von der du gerade redest in diesem Lied. Und ansonsten werden uns ja nicht Personen präsentiert, die wichtig sind für die Filme. Nein, aber es wird ein Kabarett eingeführt. Aber das ist ja typisch für Musical, ne? Du hast eine Zeile, die du in 20.000 Varianten durchgehst. Das ist ein Musical-Song. Ja, das aber ist die Definition von Musical-Song. Aber die 20.000 Varianten sind, dass er uns jede einzelne Person auf der Bühne vorstellt, von der keine eine Relevanz hat für den Film, einfach weil er das Kabarettprogramm einleitet. Ja. Und das ist halt auch entscheidend für das Musical. Es hat nicht diese für das Filmpublikum, ja, sondern das ist ein Song für die Welt innerhalb, für diese fiktionale Welt, in der wir uns bewegen. Dafür ist der Song, für die Menschen, die im Kabarett sitzen und jetzt auf die Bühne gucken wollen, nicht für uns. Nein, also das ist auf der Oberfläche so, aber ich glaube schon, dass da mehr drin ist. Bei dem Song vielleicht jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viel mehr. Aber ein bisschen. Also wie gesagt, das zum Ende hin soll es natürlich den Bogen machen. Und natürlich auch die Stimmung überhaupt erstmal aufbauen. Weil es geht ja darum zu sagen, okay, wir sind jetzt hier alle auf dem Vulkan und da draußen die Welt, die müssen wir vergessen. Also es ist nicht nur so, ihr könnt hier die Welt vergessen, sondern es ist dringend notwendig, dass wir die Welt da draußen vergessen. Ja. Für mich reicht es nicht, um zu sagen, das macht den Film zum Musical oder das macht diesen Song zu einem zentralen Song. Wir können gerne über die Qualität dieses Songs reden, das ist ein toller Song, ne? Also es ist okay, danke, immerhin. Es ist gar nicht unbedingt meine Art von Musik. Ja, es ist einfach, ich stehe einfach nicht so auf diese burleske Berlin-Musik 20er, ja, 30er Jahre. Es ist einfach nicht mein Ding, aber es ist ein guter Song und es passt auch irgendwie an der Stelle. Aber wie gesagt, es, um diesen Song als wesentlichen Musical-Song für die Handlung des Films und für die Atmosphäre des Films zu bezeichnen, fehlt mir dann doch zum einen die Konnektivität zum Geschehen an und für sich und zum zweiten die Konnektivität zu mir selbst als Publikum. Naja. Es ist ja auch so, dass der Song dich als Publikum etabliert, ne? Das ist ja auch wichtig für den Film, dass du mit den Leuten im Publikum in diesem Kabarett sitzt und mit auch derjenige bist, der den Rest der Welt vergessen soll und will oder nicht oder ignoriert, was draußen passiert, was du natürlich im Laufe des Films dann nicht mehr kannst, aber so fühle ich mich nicht in diesem Film und so fühle ich mich nie in diesem Film und das macht der Film auch nicht. Er zieht mich nicht rein, so dass ich Publikum im Kabarett bin. Vergleichen wir doch mal ein Musical, was zumindest vom Ansatz her ähnlich ernst sein will und komplett scheitert. La La Land aus dem Jahr 2008. Die Eröffnungsszene scheitert. Oh, nö. Die Eröffnungsszene von La La Land. Ja. Guck dir die Eröffnungsszene von La La Land an und halte das neben die Eröffnungsszene hier. Den Song auf der Straße, ne, wo alle in ihren aus ihren Autos aussteigen und rumtanzen. Mhm. Und da wird uns erzählt, wie Hollywood ist, wie die Träume von den einzelnen DarstellerInnen sind, die nach Jobs suchen und so weiter. Und es wird eine riesige Welt aufgemacht für uns. Hier wird eine Welt aufgemacht für die 30, 50, 100 Leute, die im KitKat-Club sitzen. Nee. Let's agree to disagree. Ich finde, da ist mehr da. Und wir sind immer noch nur beim Thema, ob das jetzt ein Musical ist oder nicht. Deswegen streite ich ja überhaupt. Okay, aber der Typ ist ja auch der Hammer, oder? Also einfach mal kurz, um über Joel Grey zu reden, der das wahnsinnig gut macht und der auch tatsächlich auf der Bühne, als das noch ein Musical auf der Bühne war, diesen Typen gespielt hat und einfach wahnsinnig viel Probenzeit für den Film hatte quasi. Ja. Und einfach das mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit über die Jahre, die er sich erarbeitet hat, die er das macht, da so über die Bühne zieht und so richtig tief reingeht. Ja. Er hat jeden Satz genau überlegt. Er weiß genau, was er da tut. Und das merkt man. Und um nochmal diesen Mephisto-Vergleich aufzumachen. Wir haben das jetzt so weggelacht, aber er ist von der ganzen Person ja auch wirklich so ein Gustav Gründgens. Ne, es ist jemand, der sein Programm durchzieht, vollkommen unabhängig von dem, was da draußen passiert, dem auch dieser Eskapismus ganz wichtig ist und der damit natürlich immer Gefahr läuft, zum Kollaborateur zu werden. Und spätestens in der letzten Szene sehen wir ja auch, er ist es geworden. Ja, also ich habe immer das Gefühl, den Vergleich von Loki zu haben. Ne? Ja. So einer, der einfach, dem es egal ist, ob die Welt brennt oder nicht, Hauptsache er hat seine ironische Distanz und er lebt in einer anderen Welt, sodass er die Macht und sein Selbstbewusstsein immer behalten kann, weil das alles betrifft ihn nicht wirklich, sondern er kann immer von der Distanz aus sagen, hier, guck mal, was für ein Scheiß ihr alle macht. Genau, und das ist die Gefahr des Eskapismus, weil wenn alle sagen, ha, guck mal, ich habe hier absolut die ironische Distanz und damit bin ich euch allen überlegen, dann kann man sich gerne so weiterfühlen, aber wenn dann vor deinen Augen jemand mit einem Kopfschuss hingerichtet wird, dann verliert das so ein bisschen sein moralisches Recht. Ja, absolut. Okay. Aber, ich finde die Figur großartig an der Stelle. Eine total spannende und interessante Figur, auch weil wir relativ wenig über sie erfahren. Ja. Diese Figur bleibt die ganze Zeit so eine Schablone von einem Host in einem Burlesque-Theater. Es gibt ihn ja nicht privat oder so. Nein. Ne? Wir sehen ihn nur auf der Bühne oder mal kurz hinter der Bühne, wo er aber auch diese Figur nicht ablegt. Nee, genau, das ist nämlich das Spannende. Es gibt diese ein, zwei Szenen, wo wir ihn neben der Bühne sehen und er hat genau dieselbe dekadente Haltung wie auf der Bühne. Das ist auch spannend. Also das ist auch eine wesentliche Entscheidung, ne, zu sagen, wir haben da keine Privatfigur. Es gibt einfach diese Private nicht, sondern es ist einfach der griechische Chor. So ein bisschen, ja. Der zwischendurch immer nochmal seinen Kommentar gibt. Der griechische Chor, der nicht warnt. Ja, richtig, genau. Auch das wiederum, ne, das ist ja auch, wenn Musical, wenn wir es noch weiterfassen, sagen, traditionelles Musiktheater, der griechische Chor warnt. Der ist auch als Gegengewicht zur irren Handlung zu sehen. Ja. Diese Person ist voll drin in der irren Handlung. Ja, absolut. Und dann lernen wir unsere Protagonisten kennen, also Protagonistenpaar Nummer 1, und zwar Sally Bowles und Brian Roberts, weil Brian will sich ein Zimmer mieten in dem Haus, in dem auch Sally lebt, die Tänzerin ist in dem Club. Ja, wo sie sich dann kennenlernen und sie ihn dann einfach reinzieht mit ihrer Art und er einfach nur noch fasziniert dasteht und ein bisschen überfahren ist und gar nicht so richtig weiß und dann einfach so, ja gut, okay, dann mache ich das jetzt hier, dann lebe ich jetzt hier. Es ist ganz witzig, weil wenn wir Brian kennenlernen, sehen wir so diese Option, dass er als der Naivling gezeigt wird, ne? Der jetzt in diese wilde, dekadente Welt reinkommt, in die er eigentlich nicht reingehört und so Fish out of water, der jetzt irgendwie damit klarkommen muss und dass er uns auch so ein Andocken Anknüpfungspunkt gibt, ne? Weil ja, es ist halt auch für uns erstmal eine fremde Welt, die da gezeigt wird. Macht er auch am Anfang. Ist es auch tatsächlich für uns ein Anknüpfungspunkt? Ist es. Und es wird sehr schnell aber abgelegt. Ne? Ja, also wir erfahren sehr schnell, dass es dieser Brian faustig hinter den Ohren hat und dass der sich in dieser dekadenten Welt wunderbar bewegen kann, ja, einfach weil er halt auch ein Lebemann ist, der auch auf der Suche nach Genuss ist, genau, nach Lust ist. Ja. Aber insofern hat er auch was mit uns gemeinsam in dem Moment. Also ich will in dieser Zeit Spaß haben. Ja, in dieser Zeit kann man keinen Spaß haben. Ja, naja. Das spätestens ist, seit das diesem Film nicht mehr. Ja, genau. Du, und ich weiß, du gehst sehr gerne auf 20er-Partys. Ja, ja. Du wirst nie wieder auf eine 20er-Jahre-Party gehen können, so wie du vorher draufgegangen bist, oder? Ja, naja, ich meine, ich habe den Film ja vorher schon mal gesehen und ich habe es danach doch geschafft wieder. Man muss halt, man muss eine artifizielle Version dieser 20er-Jahre für sich etablieren, die man dann nutzt, um einen Eskapismus für sich zu haben, der hoffentlich nicht der gleiche ist wie damals. Und das macht dieser Film ja auch partiell, was ihm ganz stark vorgeworfen wurde, dass er halt diese Armut, die es damals gab, überhaupt nicht trifft. Das stimmt. Und wenn man sich so Zeitzeugenberichten durchliest aus dieser Zeit, Ende der 20er, Anfang der 30er, die Wirtschaft war mehrmals zusammengebrochen. Ja, ja, ja. Und da standen überall, gerade auch am Abend, die armen Leute rum. Ja. Die haben die Leute, die aus den Bars gekommen sind, abgefangen und haben da gestanden und gebettelt, dass sie ein bisschen was zu essen für ihre Kinder kriegen. Ja. Und Armut war auch gerade in diesen Bohemkreisen ein echt großes Ding. Ja, ja, total. So, wenn wir uns angucken, wie Sally und Brian leben, dann fragen wir uns auch, woher kommt das? Wie können die derart dekadent und reich leben und gleichzeitig sagen, dass sie furchtbar arm sind und deswegen mit einem reichen Baron anwandeln müssen, um irgendwie an Geld zu kommen? Das passt hinten und vorne nicht und es fehlt natürlich, und es ist natürlich auch anachronistisch. Es ist auch irgendwie auch eine schön gefärbte Darstellung dieses Berlins der damaligen Zeit. Und ich glaube, man kann es durchaus so ein bisschen retten, indem man einsortiert, wo die herkommen. Das sind nicht die Ur-Berliner, deutsche, arme Leute, die da leben müssen. Die haben sich das ausgesucht. Ja. Sowohl Sally als auch Brian haben sich das ausgesucht. Ja. Die kommen dahin, um diesen Spaß zu haben. Und die haben beide wahrscheinlich durchaus einen Background, der ihnen das irgendwie ermöglicht. Auch wenn der Vater von Sally nicht wirklich für sie da ist, hat er vielleicht immer mal Geld für sie. Ja. Oder ne, sie hat diese Sicherheit, die sie vielleicht nicht anerkennt, weil sie ganz andere Probleme hat mit denen und sie blind macht dafür, dass sie vielleicht andere auf der Straße schlimmer sind dran sind finanziell als sie. Und bei ihm vielleicht genauso, ne? Ja. Sie wollen dieses Lebensgefühl. Es ist übrigens voll spannend. Also wir haben hier ja zwei Schauspieler aus dem englischsprachigen Raum, was der Film unglaublich gut schafft, worin fast alle amerikanischen und britischen Filme versagen, ist, Berlin so darzustellen, dass Deutsch gesprochen wird. Ja. Es ist so banal. Ja, genau. Es ist so ein banales Ding. Aber wenn ein englischer oder amerikanischer Film in Berlin spielt, dann werden zwei Worte Deutsch gesagt, damit wir das Setting etabliert haben. Und danach wird konsequent Englisch geredet. Und jeder kann Englisch. Und jeder kann perfektes Englisch. Und jetzt, wenn genommen, das zweite Paar, das auch im Mittelpunkt des Films steht, einmal ranzubringen, wenn jetzt Fritz kommt, der Englisch lernt bei Brian, Fritz Wendel, der dann später auch mit dieser Natalia Landauer anwendet, und da haben wir so eine zweite Liebesgeschichte, die parallel läuft. Das sind Deutsche. Und zwar, das sind deutsche Schauspieler. Genau, sehr gut. Das toll. Ist, und die machen das gut und die sprechen halt authentisches Deutsch endlich, wie das sonst nicht gemacht wird. It's Fritz Wepper! Yay! Fritz Wendel, der deutsche Schüler von Brian, wird von Fritz Wepper gespielt, den ihr alle kennt als Harry. Hol schon mal den Wagen. unser Harry von Derrick. Das Fritz ist Wepper. Super. Er macht das sehr, sehr gut. Ja. Ja. Und er redet Deutsch. Genau. Und sie sind auch auf den Straßen unterwegs und reden Deutsch. Und es gibt immer wieder diese Situation, wo dann auch ins Englische gewechselt wird. Ja. Aber es wird uns klar gemacht, warum sie Englisch reden. Es gibt eine Erklärung dafür, warum auch die Deutschen Englisch reden, mit denen sie Englisch reden. Ja. Und dadurch gewinnt der Film eine unglaubliche Authentizität, die man im Kino wirklich selten erlebt, im englischsprachigen Kino. Absolut, ja. Und es ist klar, es ist eine Herausforderung, weil du willst dein Publikum ja auch nicht abschrecken. Und wenn du zu viele Deutschfetzen reinbaust, dann wird es auch irgendwann irritierend für den englischen Zuschauer, der die englischsprachigen Zuschauer, der die ganze Zeit denkt, oh, das würde ich aber jetzt aber gerne wissen, was reden die jetzt? Vor allem 1972, wo die Leute nicht daran gewohnt waren, einen Haufen beuntertitelte Fremdprodukte aus China oder Japan zu sehen. Ja. Das ist ja in Amerika inzwischen auch nochmal anders. Aber der Film ist auch, der wurde auch nicht untertitelt, ne? Also ich weiß nicht, weil ich habe eine Version gesehen, in der keine Untertitel zu sehen sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie nicht per Default gedacht sind. Nee, das denke ich auch nicht. Aber man ist sozusagen damals auch noch nicht gewohnt gewesen, andere Sprachen einfach irgendwie zu akzeptieren in Filmen. Ja. Und insofern ist dem Film das hoch anzurechnen. Und ich frage mich gerade auch so ein bisschen, wie es für einen englischsprachigen Zuschauer ist. Wir haben natürlich jetzt voll den Vorteil, wenn wir den Film gucken, dass wir alles verstehen, was da gesprochen wird. Aber vielleicht ist es für einen englischsprachigen Zuschauer auch nochmal eine Ecke anstrengender. Vielleicht sogar auch so ein bisschen diese Verlorenheit zu fühlen, die am ehesten dann ja Sally fühlt, weil Brian kann ja ganz gut Deutsch. Ja, der kriegt das gut hin. Diese Verlorenheit zu fühlen, wenn dann halt so Sprachfetzen kommen und du nicht genau weißt, wurde da gerade irgendwas gesagt, was scheiße ist, was sich auf mich bezieht. Ja. Wir lernen das Leben der beiden kennen. Wollen wir, die beiden Figuren haben wir ja schon drin, die jetzt lernen, Deutsch lernen, Englisch lernen von den beiden, von Brian. Es gibt diese wunderbare erste Szene, wo Sally sich so richtig, richtig absichtlich daneben benimmt, um mal richtig auf den Putz zu hauen, weil sie, ihr ist gerade danach so. Bumsen. Bumsen, genau. Das deutsche Wort, das sie kann. Sie sucht nach dem Wort Bumsen. Ich finde es super. Und sie sucht natürlich nicht nach dem Wort. Sie weiß ganz genau, worum es geht. Sie weiß ganz genau, welches Wort sie sucht. Aber sie macht da so ein Trara und so ein Thema draus. Es ist so toll. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Charakterpunkt von Sally, dass sie gerne provoziert und gerne nach vorne bricht. Ne? So erfährt sie dann ja auch, dass Brian schwul ist, weil sie macht sich an ihn ran und dann fragt sie halt einfach, sag mal, bist du schwul? Also sie fragt so ein bisschen anders. Sie fragt, ob er überhaupt mit Frauen schläft. Ja, genau. Und dann ist er erstmal noch so, sowas fragt man doch eigentlich nicht. Und dann sagt er, okay, naja gut, ich habe 3-mal mit Frauen geschlafen, das war eine Katastrophe. Ja, so. Und damit ist für uns erstmal klar, dass er aber schwul ist und nicht bi. Ja. Und das macht uns später im Film vielleicht, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, kurz ein bisschen Probleme, weil wir dann denken, dass sie so nach dem Motto lebt, ach, du hast nur noch nicht die Richtige getroffen. Ja, tut sie vielleicht auch ein bisschen. Und es wird aber, ich finde, es wird gut genug abgefedert, auch gerade durch die spätere Entwicklung dann ihrer Beziehung zueinander. Ja. Aber genau, wir erfahren einmal durch ihr Vorgebreche, dass er schwul ist. Und wir lernen dann parallel diesen Charmeur Fritz kennen, der sich an Natalia ranmachen will, weil sie Geld hat. Er erfährt, sie hat Geld und er sagt, oh, das ist mein Ding. Ja. Und dann verliebt er sich dummerweise wirklich in sie. Oh nein. Und es macht ihn so fertig, ne? Ja, es ist süß. Es gibt ein paar wirklich schöne Gespräche zwischen Brian und Fritz, wo Fritz so richtig krass lamentiert und sagt, Alter, ich wollte nur Geld haben. Was hat diese Frau mit mir gemacht? Scheiße. Und jetzt ist auch noch Jüdin und ich bin eigentlich auch Jude, aber ich habe am Anfang gesagt, als ich hergekommen bin, dass ich nicht Jude bin, um irgendwie geschützt zu sein. Und dann will er das aufgeben dafür und das ist wirklich eine krasse Nebenstory, die auch gar nicht so hart ausgespielt wird, die aber so viele Implikationen hat. Ich finde die Kontrastierung von der Beziehung von den beiden, von Fritz und Natalia, zu der Beziehung von Sally und Brian spannend. Und ich glaube, das macht auch Sinn, dafür reinzubauen. Ja. Weil mit Sally und Brian haben wir zwei Personen, die unfassbar ich-bezogen sind. Ja. Und das noch nicht mal gewertet. Also das sind Menschen mit ihren Vor- und Nachteilen, wie der andere Mensch auch. Ja. Aber wir haben zwei Personen, die unglaublich ich-bezogen sind. Mhm. Und dann haben wir mit Fritz und Natalia zwei Personen, wo die eine sogar sehr ich-bezogen wirkt am Anfang. Und auch Natalia so mit ihrer kalten, ablehnenden Art. Und dann stellen wir fest, das sind Menschen, die sich komplett um andere sorgen, die ihr eigenes Glück aufgeben, oder bereit wären, ihr eigenes Glück aufzugeben, um andere Menschen zu schützen. Ne? Natalia sagt, ich kann Fritz, das geht nicht, ich bin Jüdin, was willst du mit nicht mir? Du siehst doch, was für eine Zeit das ist. Ja, krass, ne? Und dieser Kontrast, der ist natürlich sehr spannend, weil wir einmal die Beziehung der Egomanen haben und einmal die Beziehung der Altruisten. Ja, und dann haben wir auch diese Hochzeit, ne? Diese jüdische Hochzeit dann in diesem Film mittendrin. Ja. Und das ist so ein krasses Bild, weil du ja auch vorher schon genug Nazis mitbekommen hast und auch genug diese Atmosphäre und du weißt, was das bedeutet. Das haben die Leute auch oft genug gesagt jetzt, dass das echt ein Problem ist. Und dann machen die diese jüdische Hochzeit und es passiert ja noch nicht mal in der Szene selbst der Hochzeit irgendwas Schlimmes. Aber die ist so hart anzugucken, weil du alles mitdenkst, was da passiert. Was die keine gute Zeit haben werden danach. Ja, du weißt, wenn ein Tier getötet wird, dann shit hit the fan. Ja, absolut. Diese Hundeszene war echt der Hammer. Sie töten Natalias Hund. Und diese Bedrohung durch die Nazis ihr gegenüber, die ist immer präsent, irgendwie halt auch so ein bisschen am Rand, so wie diese Liebesgeschichte einfach auch die zweite Liebesgeschichte ist, die erzählt wird. Aber wir spüren, da ist eine Angst da, da ist eine Bedrohungslage da und dann gibt es einfach den Moment, wo sie ihren Hund killen und du denkst so, scheiße. Ja, ja. Jetzt rennen. Mhm. Das will man ja sowieso, in solchen Filmen ja sowieso, aber in dem halt auch. den Leuten die ganze Zeit zurufen. Nee, nicht da. Ja. Nicht da. Macht nicht, geht nicht ins Kabarett oder sonst, sondern rennt einfach erstmal. Gibt auch in England tolle Etablissements, wo man Spaß haben kann. Ich habe so ein bisschen rot markiert in meinem, ich schreibe immer so grundsätzlich die Struktur von einem Film auf und habe dann rot markiert, was für Dinge dazwischen gestehen. Weil wir haben jetzt diese Erzählung, also einmal die Beziehung von Sally und Brian und einmal die Beziehung von Natalia und Fritz. Und dann gibt es dazwischen zum einen die Songs aus dem Kabarett und zum zweiten immer wieder diese Einschübe. Manchmal sehr, sehr stark, sehr truff, wie zum Beispiel wenn der Manager vom Club verprügelt wird, weil er einen SS-Mann rausgeworfen hat. Ja. Der am Anfang der einzige Nazi in der ganzen Geschichte ist. Ne? Der ist da irgendwo in seinem Club, rennt da rum und versucht Spenden einzusammeln und wird dann rausgeworfen. Die einzige Uniform, die wir sehen. Die einzige Uniform am Anfang, die wir sehen. Und dann so ganz sukzessive, ganz langsam kommen da immer mehr rein. Und dann haben wir ganz merkwürdige Momente und da bin ich wieder bei diesem Sprachding. Wir haben dazwischen immer mal wieder so deutsche Radiosachen, wo erzählt wird und dann gab es hier eine Prügelei und dann haben Nazis jemanden totgeschlagen, dann wurden Nazis verhaftet. Das ist auch deutsch. Das sind alles auf Deutsch. Das sind Sachen, die am englischen Publikum vorbeigehen. Total, ja, ja. Aber es sind alles Sachen, die nicht einfach nur reingeworfen wurden, die keinen Sinn ergeben, sondern die wirklich auch zur Atmosphäre und zum Zeitgeschehen beitragen, ne? Dass du verstehst, was da passiert. Und dann haben wir, es sind wirklich nicht so viele Szenen, aber sie hauen jedes Mal rein. Und dann haben wir einfach mal, wie sie an diesem Nazimord vorbeifahren. Oh Gott, ja. Sally und Brian lernen, also Sally lernt einen Baron kennen. Ja. Maximilian von Heune. Hast du gleich gedacht, dass der Nazi ist? Weil ich habe nämlich gleich gedacht, aha, okay, jetzt kommt da der Nazi rein und dann müssen wir irgendwie auf dieser Messes Schneide balancieren. Ich dachte, es ist ein Betrüger, weil er einen Betrüger Schnurrbart hat. Stimmt. Kein Mensch, kein ehrlicher Mensch hat einen solchen Schnurrbart. Jetzt guckst du mich komisch an. Nein, stimmt. Oh, ich habe auch so einen. Aber gerade hast du ihn nicht. Jetzt gerade habe ich ihn nicht. Und also zumindest nicht so, also er ist ja schon ein bisschen mehr Haar, als du gerade hast. Ach so. Und vor allem ist er blond. Das stimmt. Dieser Schnurrbart wirkt nicht echt. Also er wirkt eigentlich, als ob er sich einen Schnurrbart angeklebt hätte, um wie ein Baron zu erscheinen. Nee, ich dachte tatsächlich, es ist ein unehrlicher Mensch. Ich dachte nicht, es ist ein Nazi. Ja. Ich bin sehr froh, wie sie diese Ménage à trois dann zwischen den dreien inszeniert haben. Ich finde, da haben sie gut den Ton getroffen. Super gut. Auf jeden Fall, sie lernen diesen Maximilian von Heune kennen und er lädt sie und Brian ein, zu seinem Wochenendhaus zu kommen. Und dann fahren sie hin zu diesem Wochenendhaus und dann kommen sie an diesem Nazimord vorbei. Mhm. Und es ist auch so, sie gucken aus dem Autofenster. Und sie reagieren gar nicht so schockiert, wie man denken würde. Das ist so seltsam. Es ist so ein bisschen Sensation im Blick. Aber nicht viel. Aber auch nicht so wahnsinnig viel. Aber ein bisschen, man muss es schon sagen. Bei ihr vielleicht mehr als bei, ich weiß es nicht ganz genau. Es ist so ein bisschen Gewöhnung, habe ich auch das Gefühl. Und das spiegelt sich dann ja auch in dem Kommentar von Maximilian wieder, der sagt, naja, das geht vorbei. Macht euch mal keine Gedanken. Mhm. Die kämpfen jetzt gegen die Kommunisten und dann sind sie wieder weg. Ja. Und die kriegen wir eingefangen. Möchtest du Tee, Johannes? Oh, es gibt Tee. Oh, Plor hat Tee gemacht. Ich vergesse immer wieder, Plor den Tee anzubieten, bis er dann so lange drauf starrt. Gib mir mal deine Tasse. Haha, danke. Erzähl mal weiter von Maximilian. Ich finde Maximilian von Heune eine interessante Figur, weil wenn er reinkommt, denken wir zuerst mal, okay, der ist irgendwas ist da shady an dieser Person, weil er von der Art, wie er auftritt, wie er inszeniert ist und dann zusätzlich noch durch die Tatsache, dass er so ein Sehnsuchtsmoment ist für Sally, da kann doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Das ist einfach der Gedanke, der mitschwingt. Ja, ja, total. Und dann haben wir aber einfach so eine, und das passt natürlich auch total gut, so eine Schloss-Kripsholm-Geschichte. Ne? Auch wieder dieser dekadente Tanz auf dem Vulkan. Ja, ja. Und sie fahren zusammen ins Wochenendhaus. Mhm. Und Kudos! Der Film schafft es einfach mal, ihre Ménage à trois zu erzählen. Total cool. Also wir haben hier keine offensichtliche Sexszene, aber es ist ganz klar, die vögeln miteinander jetzt. Und zwar offensichtlich so anständig sind sie noch, dass sie nicht zu dritt zusammen vögeln. Deswegen, was heißt denn anständig? Ich war enttäuscht. Stimmt, ist auch ein bisschen enttäuschend. Und ich glaube, das müssen sie auch machen für das Drama, damit das Drama zwischen Sally und Brian nachher funktioniert. Ja, ich habe übrigens mit ihm geschlafen. Na und, ich auch. Ich bin dir sowas von voraus. Es ist so eine geile Szene. Absolut. Screw Maximilian. I do too. Und eigentlich sollte es heißen, fuck Maximilian. Ja. Das mussten sie leider ändern. Ah, Quatsch. Sie darf Bumsen sagen, aber sie machen das Fuck raus. Ja, leider. Ach, diese Schweine. Na, was wirklich gut gemacht ist, diese Szene hat Romantik und Erotik drin. Wir haben sie zu dritt tanzend. Ja. Und so eine Ménage à trois zu erzählen, ist schwierig. Vor allem, wenn es eine sexuelle Anziehung zwischen allen dreien gibt. Ja. Weil, genau, Brian, vielleicht ganz kurz erwähnt, dass Brian und Sally davor auch mal einmal miteinander Sex hatten. Ja, genau. Also das ist zwischen den beiden eigentlich eine etablierte Beziehung. Ne? Ja. Wir sind nicht ganz sicher, inwiefern sie jetzt exklusiv ist oder nicht. Definitiv nicht exklusiv. Also man kann es schon so oder so lesen, weil es gibt zwischendurch eine Szene, wo sie im Club irgendwo bei so einem Typen in der Ecke sitzt und dann kommt Brian rein, sieht sie und dann sieht sie ihn und besorgt diesem Typen, bei dem sie gerade gesessen hat, eine andere, ja, die sich dann zu ihm setzt. Könnte bedeuten, dass sie sich da rauszieht aus diesem wilden Leben so ein bisschen, diesem sexuellen. Hm. Aber es wird nicht deutlich gesagt und auch nicht deutlich gezeigt. Das ist bloß dieser kleine Hinweis, den man so oder so, ja, deuten kann. Nein, ich finde, dass sie, also spätestens dann, wenn der Punkt ist, wenn sie sagt, dass sie mit Maximilian geschlafen hat, es überrascht niemanden. Ja, ja, genau. Und Brian überrascht es auch nicht. Sie überrascht es, dass Brian mit ihr... Hat sie das nicht gemerkt? Das immer, ja, ich hat sie nicht so gemerkt, wie es zwischen den beiden geknistert hat? Es ging ihr zu sehr um sich selbst, glaube, ja, ich. Ja, genau. Genau. Ich bezogen Protagonisten. Übrigens, da passt dieser Maximilian von Heune auch ganz gut dazu. Mhm. Der ist nämlich auch komplett ich-bezogen. Total, ja. Also, ja, eigentlich haben die drei sich gefunden und die könnten total glücklich miteinander werden, ja, ja, und einfach weiter ihr Ding machen. Ohne Rücksicht auf einander, ja, ja, und ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Genau, es gibt diese Ménage à trois, aber wir haben davor diesen Nazimord, ne? Und dann haben wir, ja, halt wirklich, und das ist halt auch Schloss, also im Roman Schloss Kribsheim findet es ja nicht statt, aber jeder, ja, weiß, ja, ja, Tucholsky hat das geschrieben, als alles gebrannt hat. Mhm. Und dann hat Tucholsky diesen total eskapistischen Roman geschrieben, wo er einfach mal Sex mit zwei Frauen hat und auch so ein bisschen seine Fantasien auslebt. Two ladies. Aber genau, das ist genau dasselbe Thema. Wir haben hier die radikale Weltflucht durch radikalen Hedonismus. Ja. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was der Film braucht, dieses ganz deutliche, große, das sind ja 80% des Films, ne? Nur 20% sind diese Morde und wenn überhaupt, Nazis. 10. Wenn überhaupt. Vielleicht, genau, 10%. Vielleicht werden es 20% durch diesen Jungen, der da singt. Ja. So gefühlt. Der übernimmt den Film für eine kurze Zeit richtig hart. Aber da kommen wir gleich noch zu. Aber der Film muss uns, glaube ich, nicht nur im Kabarett, sondern eben auch in dem Leben mit Maximilian und so weiter, diese hedonistische Seite so groß machen, damit diese 10% Nazi so wahnsinnig reinhauen können. Mhm. Ende. Ich finde, was der Film halt macht, durch diese 10% Nazi-Dinger, die immer dazwischen sind, ja, er macht einem das so richtig madig. Mhm. Der Hedonismus, der könnte so schön sein. Ja, das könnte die progressive Welt sein, mhm, genau, die der Hafen, nicht nur der Hafen ist für die Leute, die vor den Nazis auf der Flucht sind, mhm, sondern der auch die Alternative ist, der diese Alternative zeigt, diese Vision. Hier sehen wir das bessere Berlin. Und das ist toll, weil nämlich tatsächlich in den 20ern weltweit Leute nach Berlin gekommen sind, die irgendwie queer waren, ja, weil das der sichere Hafen war. Das war tatsächlich eine sehr, sehr weltoffene Angelegenheit, zu sagen, ja, macht doch jeder, was er will, und wir haben hier Clubs für alles Mögliche und wir können das. Es geht. Und dann eben diese Gegenbewegung, und du weißt dann, ja, jeder, der aus der Welt dahin gekommen ist, entweder ist er schnell genug geflüchtet oder hat er ein Problem. Ja, und die krasse Aussage ist halt auch, ey, macht euch keine Illusionen. Dieser Hedonismus, dieses progressive Leben, das wird euch nicht retten. Ja. Wollen wir was sagen zu dem Song? Der Nazi. Tomorrow belongs to me. Der Song wurde kritisiert, hart kritisiert, weil man dachte, das wäre tatsächlich ein NS-Song. Ja, das ist kompletter Bullshit. Völliger Bullshit, den haben sie extra dafür geschrieben. Und der Vorwurf war, dass sie sich sozusagen einer NS-Propaganda bedienen und damit dem zu viel Vorschub geben und so weiter. Aber nein, die haben wenigstens 2 Sekunden länger drüber nachgedacht und tatsächlich einfach einen Song dafür geschrieben. Und der ist sehr gut geschrieben, finde ich. Er klingt wahnsinnig gut dafür. Und er hat den richtigen Text dafür. Brian und Maximilian kommen aus diesem Wochenende, aus diesem Dreierwochenende, und Sally liegt im Auto und schläft und sie setzen sich in den Biergarten. Und dann haben wir diesen jungen, blonden, hübschen Mann, der mit aufsteht und mit einer glockenhellen Stimme singt. Und während er diese wunderschönen Töne singt, zoomt, geht die Kamera so langsam runter und dann sehen wir, dass er eine HJ-Uniform trägt. Ja. Und dann stehen nach und nach Menschen auf. Abgesehen vielleicht von diesem einen alten Mann, der sitzen bleibt und, ja, seine Hände mehr und mehr im Kopf, seinen Kopf mehr und mehr in den Händen versinken lässt. Mhm. Und die Leute stehen auf und singen mit erst idealistisch, inbrünstig, zunehmend aggressiver werdend. Ich finde, dass sich das mit dem Jungen schon zeigt, weil sie ihm viele Nahaufnahmen geben. Am Anfang ist man wirklich so, ach, ist ja nett, okay, jetzt kommt hier, versuchen sie irgendwie so ein bisschen Bayern zu evozieren und so ein bisschen so ein, ach, wie schön, hier noch so ein Jodel, Jodel, Jodel irgendwas oder so. Naive Amis, das ist ja nett. Und dann wird das aber so zu einer Entwicklung, die als Metapher stehen könnte für das, was eben, wie die Nazis hochgekommen sind, ne? So dieses, yeah. Einer kommt mit einer Idee, mit so einem Song, mit so einem erstmal schönen glockenhell und wunderschön und naiv und wir haben hier eine tolle Idee. Und dann ist der Schwenk noch nicht mal zu der Armbinde mit dem Hakenkreuz das Ding, sondern wir sehen schon im Gesicht, wie es langsam, langsam aggressiver wird. Ja. Und die Leute dann nach und nach aufstehen und nicht mehr inbrünstig wie so einen schönen Heimatsong, wie ich mir das noch vorstellen kann in Bayern, dass man da irgendwie das Wandern ist des Müllers Lust singt, sondern mit so einem Hass, der darunter liegt. Absoluter Wahnsinn. Und die haben das so gut inszeniert, dieses langsame Umswitchen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das inszeniert, wie man das schafft, dass das so graduell und langsam passiert und du am Ende voller Horror vor diesem Film sitzt und denkst, um Gottes Willen. Der Text ist ja auch so unschuldig am Anfang, ne? Es singt ja wirklich einfach nur von der Schönheit der Welt. Ja. Dann wird klar, er singt von der Schönheit von Deutschland. Und dann geht's über in dieses, okay, und jetzt stehen wir zusammen und jetzt Vaterland, Vaterland, show us the sign. Und dann ist der Moment einfach, wenn dann dieses Tomorrow belongs to me immer wiederholt wird, es zieht einen durch den ganzen Magen. Es ist so eine schreckliche Szene. Ja. Weil diese Blindheit, weil es so unschuldig naiv wirkt. Ja. Das wird einfach voll getroffen. Ja, vor allem, weil man auch so mitgezogen wird. Ne? Man ahnt das nicht in der Szene. Man denkt wirklich am Anfang noch, ja cool, netter, wie heißen die Leipziger Chorknaben da. Und dann der Hass, der in den Menschen zutage tritt. Du guckst in die Gesichter von den Menschen, Kinder, Erwachsene, alte Menschen, die da stehen und ihre Gesichter sind hassverzerrt und du weißt, jeder einzelne von diesen würde in diesem Moment, wenn er einen Juden sehen würde, den eiskalt umbringen. Ja. Boah. Also diese Szene allein ist wirklich, da hat der Film jeden Oscar verdient. Er hat ja 8 Oscars bekommen. Ja. 8 Oscars. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Film mit den meisten Oscar-Auszeichnungen, ohne den für den besten Film gekriegt zu haben. Ja, was ja traditionell eigentlich so ist, ne? Du kriegst, wenn du beste Regie bekommst, kriegst du den besten Film und so. Und das, aber. Er hat gegen den Paten verloren. Genau. Und gegen den Paten an anderen Stellen zu gewinnen, ist schon krass auch, muss man sagen. Ne? Ja, beste Hauptdarstellerin, bester Nebendarsteller, beste Regie, beste Kamera, bester Schnitt, bestes Szenenbild. Diese Szene ist unfassbar. Ja. Diese Szene ist einfach, und ich will nicht mal sagen, diese Szene ist genial oder so, weil diese Szene einfach zu sehr wehtut. Es ist eine unfassbar in Mark und Bein gehende Szene. Und dann, wir werden gleich wahrscheinlich das noch mehr machen, wir kommen nicht drum herum. Sorry Leute, wenn ihr einen apolitischen Podcast wollt, dann müsst ihr glaube ich doch woanders hören. Wenn wir uns anschauen, wie es heute aussieht und wie die Leute sich heute von genau denselben Bauernfängern wie damals verführen lassen. Und wie der Hass dabei auch zutage tritt in den Menschen. Sind wir jetzt an der Stelle, wo wir darüber reden viel? Ich weiß nicht. Also wir haben jetzt nichts verabredet oder sowas, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Thema, was den ganzen Film betrifft und wo wir im Grunde im ganzen Film es ist das Thema, sehen. Was omnipräsent ist. Wir gucken diesen Film durch die Brille unserer Zeit. Wir haben das Jahr 2025 vor ein paar Monaten, 2 Monate glaube ich, wenn jetzt das ausgestrahlt wird, hat die AfD bei einer Bundestagswahl über 20% der Stimmen gekriegt. Über 20%, ne? Nochmal in Zahlen, 20%. Das ist für mich völlig unbegreiflich. Vor allem, weil das ja auch noch nur der Durchschnitt ist. Und wenn man sich verschiedene Regionen anschaut, in denen über 50% die AfD gewählt haben oder noch mehr. Im Osten, und tut mir leid, es ist einfach so, im Osten sieht es gerade richtig dark aus. Ja. Und wir reden hier von der AfD, wir reden hier nicht von einer, ich bin kein großer CDU-Fan, wir reden hier nicht von einer konservativen Partei. Und ich glaube, in der deutschen Landschaft gibt es absolut meinetwegen einen Platz für eine konservative Partei, auch rechts von der CDU. Das ist die CSU schon, das kann man machen. Vielleicht ist sogar die Merz-CDU diese Partei, wobei offensichtlich sieht es ja gerade aus, als ob er recht stabil wäre. Egal, ich will gar nicht über die CDU herziehen. es ist total okay, ich bin kein CDU-Fan, es darf eine konservative Partei wie die CDU gehen. Ja. Wir reden hier von einer Partei, die Leute hat wie Björn Höcke. Wir reden von einer Partei, die übelste Antisemiten in den eigenen Reihen hatte, die wirklich richtig traditionelle Neonazis in ihren Parteien hatte. Ja, und die auch Parolen die ganze Zeit weiterhin nach draußen bringt, die einfach nicht gehen, wo du wirklich eine ganz, ganz klare und unverblümte Verbindung zu den Idealen von damals, von den Nazis hast. Sowohl in der Agitation als auch in den politischen Ideen. Teilweise nicht zu unterscheiden von den Nationalsozialisten. Wir reden hier von einer harten rechtsradikalen Partei und ich will nichts hören von wegen Rechtspopulisten, Bullshit und so weiter. Die sind rechtsradikal. Ja, ja. Und deswegen, was denkt ihr denn, warum die NPD so wenig Stimmen hat? Weil die alle die AfD wählen. Nee, warum wählen die alle die AfD? Weil sie sehen, dass man es darüber wieder schaffen kann. Und das ist der bürgerliche Weg, den die Nationalsozialisten damals auch gemacht haben und mit dem sie auch erfolgreich waren. Und die Konservativen haben gedacht, naja, wir kriegen die schon in den Griff. Und Gott sei Dank ist die CDU noch stabil gerade. Aber wer weiß, wie es in 4 Jahren ist. Wer weiß, wie es in 8 Jahren ist. Und ich habe mich jetzt damit ein bisschen mehr beschäftigt wieder, was damals eben der Konsens war. Und dann wird der Angst und Bang, weil der Konsens war der gleiche wie heute. Ja. Die Leute sagen, naja, lass sie mal machen. Hier, die werden nicht kommen. Die kommen ja nicht in Regierungsentscheidungen oder was auch immer. Und dann, selbst wenn sie es dann sind, nächster Schritt, so schlimm werden sie dann auch keine Politik machen. Die sagen, die brüllen jetzt erstmal und dann ist gut. Wann ist der Moment, an dem wir kollektiv sagen müssen, das ist der Moment damals gewesen, wo man hätte sagen müssen, jetzt reicht's, wir müssen uns stärker gegen wehren. Und wann ist der heute? Ja, das ist eine gute Frage. Und um das vielleicht auch noch zu sagen und dann nochmal den Blick über den Atlantik. Ja. Wir sehen ja, wie es passiert, gerade hinter dem Ozean. Mhm. Donald Trump reißt gerade mit dem Arsch Jahrzehnte aufgebaute internationale Beziehungen von USA mit anderen westlichen Ländern ein und präsentiert sich gleichzeitig als großer Führer. Mhm. Wenn du dir anschaust, wie Donald Trump vor dem amerikanischen Parlament auftritt, dann ist es nicht viel anders als das, was Goebbels im Reichstag gemacht hat und fängt an, Gesetze zu machen, die Rechte von Minderheiten radikal untergraben, die Rechte von Frauen radikal untergraben, die so viel, was wir aufgebaut haben in den letzten 10, 20, 30 Jahren an Gleichberechtigung komplett einreißen. Ja, und der vor allem auch die Leute einsetzt entsprechend, ne? Also an den Entscheiderpositionen, die Richterpositionen, alles, was irgendwie umsetzen soll, was er entscheiden will. Selbst wenn das jetzt von dem einen Gericht noch als nicht verfassungskonform eingesortiert wird. Das nächste Mal wird es dann als verfassungskonform einsortiert, weil er den richtigen Menschen da einsetzt. Und dann schauen wir uns an, wie es in anderen europäischen Ländern aussieht. Mhm. Und das sieht ja auch teilweise übel aus, wenn du nach Frankreich guckst, wenn du nach Österreich guckst, wo wir gerade so ganz knapp um eine Regierung mit der FPÖ vorbei, an einer Regierung mit der FPÖ vorbeigeschrammt sind, aber wirklich knapp. Ja, um Österreich mache ich mir ganz große Sorgen. Das brennt gerade überall. Und es ist irgendwann der Punkt auch, wo man sagen muss, man muss irgendwas tun. Ja. Man darf das nicht unterschätzen. Das ist eine Gefahr. Das ist eine Gefahr für unsere freiheitliche Grundordnung. Das ist eine Gefahr für unser Bild von Menschenrechten, für unser Verhältnis zu Minderheiten, für das, wofür wir eigentlich sein sollten als moralisch integre Menschen, dass wir keine Minderheiten unterdrücken, dass wir keine Minderheiten ausgrenzen, dass wir Menschen in Not helfen. Das kommt ja auch noch dazu. Die ausländerfeindliche Politik, die zum einen aus dem Thema Migration ein Riesenthema macht, was es nicht sein müsste, und zum anderen offensichtlich Erfolg damit hat, wenn sie sagt, ja, dann erschießen wir sie halt an der Grenze und lassen wir sie im Mittelmeer ertrinken. Die das plötzlich als das, die uns das als Normalität verkaufen will, dass Menschen sterben und wir das zulassen. Mhm. Ja, auch also einfach unsere europäische Verteidigung, also unser, wie heißt das Ding, die da im Mittelmeer ihre Arbeit machen und die Leute einfach wieder ins Meer schubsen. Frontex, glaube ich, war das, genau. Tut mir leid, ich habe nicht recherchiert, aber die haben ja auch damals diese Retter wie Carola, wie hieß sie denn eigentlich, die mit dem Schiff Rakete, die mit dem Schiff die Leute versucht hat zu retten und dann haben sie ihr verboten, mit diesem Schiff da rauszufahren. Was ist das für eine Scheißpolitik, was soll das? Ja. Und das Krasse ist halt, dass es wirklich ein Populismus ist, der auf die niedrigsten Instinkte der Menschen abzielt und diesen nicht nur abgreift, sondern halt auch wächst. Man merkt ja, dass der Ton rauer geworden ist. Man merkt, dass es einfach nicht nur im Diskurs, sondern auch im Alltag, dass es düsterer geworden ist. Dass Menschen so leicht bereit sind, ihre Menschlichkeit aufzugeben und noch schlimmer. Ich finde, dass der Film das sehr, sehr gut zeigt. Dieses inaktive, nicht nur von Sally, aber auch wenn es, sie ist jetzt einfach Stand-in für diese inaktive Haltung der ganzen Sache gegenüber, ne? So dieses nach und nach akzeptieren, dieses an diesem Mord vorbeifahren, ohne noch schockiert zu sein oder ohne was dagegen machen zu wollen. Dieses Maximilian, der sagt, ja, die kümmern sich jetzt um die Kommunisten und dann kriegen wir sie wieder in den Griff oder, ne? Das macht der Film sehr, sehr gut. Auch diese Frage aufzuwerfen. Ja. Wann müssen wir denn was sagen? Und wie lange köchelt das Wasser vor sich hin und wir sind der Frosch, der es nicht merkt? Ja. Der Film zeigt halt wirklich auch sehr gut, wie leicht das Wegschauen ist, ne? Und gerade auch von Kreisen, die sich selbst als progressiv sehen. Ja, ja, ja. Und da gelingt es dem Film sehr gut, diese, in Brian am ehesten diese Ohnmacht verkörpert. Dann aber in Sally und Maximilian halt auch diese Ignoranz. Und Brian ist ja der sich auflehnt gegen die... Ja, ja, der macht das einmal. Gegen die Ohnmacht. Es gibt diesen einen Moment, wo er wegen was anderem sauer ist, weil er sich mit Sally gestritten hat, wo er aber wirklich einfach mal die Nazis angreifen. Du denkst so, yeah, du weißt genau, es geht nicht gut aus. Nein, natürlich nicht, ja. Und sie sagt, du hast dich anscheinend mit der ganzen Truppe angelegt. Und er so, zwei Leute waren's. Und dann haben wir ja auch diese Szene, das ist übrigens auch eine Szene, die unglaublich wehtut in diesem Film, wenn wir diesen unschuldigen Autoren haben, der am Anfang kurz einmal präsentiert wurde, dieser Herr Ludwig, der Autor, der auch in diesem Haus lebt und der, über den man nichts Böses denkt, der einfach wie so der nette Onkel wirkt, der halt auch da wohnt. Mhm. Und diese Gesprächsrunde. Genau, und dann sehen wir den später wieder und er hat voll dieses gesamte Weltbild der NSDAP einmal gefressen und spuckt es wieder raus. Und wir haben eine wirklich hässliche Szene, wo er dann mit diesen rechten Verschwörungstheorien loslegt. Mhm. Aber es ist krass, dass der Film das aber auch nicht so häufig macht. Ne? Es gibt diese eine Szene, wo Brian sich prügelt und dann diese andere Szene, wo er da zu Hause bei denen ist und dann einmal Gegenrede. Genau, und Brian ist da der am ehesten das politische Bewusstsein hat. Das Brian ist ja auch der zu Maximilian sagt, nachdem sie den Nazi-Song gehört haben, und glauben sie immer noch, dass wir die im Griff haben? Mhm. Glauben sie immer noch, dass wir das hinkriegen? Ja. Und das ist ja der Beschlussmoment, wahrscheinlich, habe ich so ein Gefühl, dass Maximilian sagt, ich gehe mal auf meine Residenz in Afrika und bleib da schön. Und hier habt ihr euer Geld, ihr genau. Nutten. Ja, genau, so richtig hart. Und sie nicht etwa mitnimmt oder sowas, sondern hier hast du noch ein bisschen Geld, ich bin da mal weg. Krass. Aber Brian ist der dagegen kämpft. Also der ist zumindest mit seinen wenigen Mitteln zweimal versucht. Ja, aber nur zweimal. Ne? Also er ist nicht als Held inszeniert oder sonst irgendwie was, sondern er gibt zweimal Widerworte und so. Und das ist das, was man als Mensch ertragen kann. Und viel mehr kannst du von ihm eigentlich nicht erwarten. Ja. Du bist kein Held im Alltag. Wer ist das? Ja. Nee. Wer will das auch, wer kann das auch sein? Wer kann das auch leisten? Ja. Nee, das Gefühl, mit dem ich mich gut identifizieren kann, ist der alte Mann in diesem Biergarten, wenn sie das Lied singen, und der total einfach nur verzweifelt. Mhm. So, es ist total traurig, aber es ist genau dieses Ohnmachtsgefühl, habe ich halt auch teilweise. Ja, ja, total. Und er weiß ja auch nicht mehr, was er machen soll. Er ist derjenige, der wahrscheinlich durch viel Scheiße in seinem Leben gegangen ist. Er ist der Älteste offenbar da in der Truppe. Und auf ihn hört auch keiner mehr anscheinend. Also es wird nicht viel erzählt. Er hat ja nur diesen einen Blick, ne? Ja. Und auch, er kann nur einmal das Gesicht in den Händen vergraben, aber man hat das Gefühl, seine ganze Tragik mit der Situation irgendwie mitzuerleben. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Wenn es richtig hässlich wird politisch, haben wir natürlich auch diesen Dreh von der davor eigentlich ganz romantischen Geschichte von Brian und Sally, nämlich dass Sally schwanger ist. Ne? Und ja. Dann haben wir nochmal diesen Subplot, der aufgemacht wird, dass Sally schwanger ist und nicht genau weiß, ob sie das Baby will. Ja, sie quatscht sich da so ein bisschen rein, dass sie es dann doch will. Aber wir wissen ja, ne, sie geht dann ganz alleine, versetzt den Mantel, den sie bekommen hat, für viel Geld und steckt das Geld in eine Abtreibung, weil sie entscheidet, dass das nicht in ihr Leben passt. Es ist ganz merkwürdig. Ist ihre Entscheidung, das, was für sie pro Baby spricht, ist, dass das Baby sie lieben müsste? Ja, das ist krass. Das ist richtig hart. Und das ist auch, da macht der Film viel Ambivalenz auf, habe ich das Gefühl, weil sie nicht moralisch, sie wird nicht bewertet dafür, dass sie abtreibt. Es gibt keine moralische Bewertung davon. Ja, das finde ich stark, ne? Mutig. Anfang 70er. Anfang der 70er, ja. Die Abtreibung ist einfach ein Teil der Geschichte. Mhm. Und Brian, der davon danach erfährt, der zuerst empört ist, kann sich auch damit arrangieren. Genau. Ich finde, ganz großartig gemacht. Aber dieser Prozess, ihr Gedankenprozess, der ist ja. Den kann man ja als Zuschauer durchaus ein bisschen anschauen und bewerten, ne? Nämlich zum Beispiel, dass sie am Anfang denkt, ich nehme das Baby, weil ich endlich einen Menschen haben werde, der mich lieben muss. Das Baby kann gar nicht anders als mich lieben, weil es will ja überleben. Und das ist vielleicht auch ein Thought-Prozess, mit dem sie nicht alleine ist. Es gibt ja durchaus Menschen, die Kinder bekommen, weil sie jemanden brauchen, der sie liebt. Oh Gott, das ist so düster. Das ist ein düsteres Thema. Und es ist halt vor allem so tragisch, weil wir erfahren ja kurz, was für eine Beziehung sie zu ihrem Vater hat. Mhm. Und nämlich keiner wirklich. Genau, und ihr Vater versetzt sie und das macht sie komplett fertig. Also offensichtlich sehnt sie sich ja unfassbar nach dieser Liebe. Harte Daddy-Issues, ja. Und ja, nicht nur Daddy-Issues, ich glaube auch so ganz allgemein, sie will einfach geliebt werden. Ne? Ja. Auch dieses Ding, wenn sie mit Brian zum ersten Mal anbändelt, wenn sie zum ersten Mal Sex haben, haben wir ja diesen Song Maybe This Time I'll Be Lucky. Oh, der ist auch so krass. Sie macht das so gut. Sie hat so viel Verzweiflung in der Stimme und dieser Song ist nicht nur in diesem Moment, maybe this time, sondern ich habe das Gefühl, dass dieser Song immer wieder kommt in ihrem Leben. Ja. Das ist nicht das erste Mal, dass sie den quasi singt und nicht das letzte Mal. Das ist ein vicious cycle bei ihr. Sally will auch Schauspielerin werden, weil sie geliebt werden will. Ja. Sie thematisiert das ja sogar, dass sie sagt, das ist so eine total irre Fantasie und ich will unbedingt Schauspielerin werden und groß werden und so weiter. Eigentlich sagt sie die ganze Zeit, ich will geliebt werden. Ja. Und wenn sie zu Brian sagt, ey, warum vögelst du nicht mit mir am Anfang? Mhm. Bist du vielleicht schwul? Dann sagt sie auch, also entweder ich scheitere schon wieder Liebe zu kriegen. Mhm. Oder wenigstens ist schwul so eine Möglichkeit, dass es nicht ganz so schlimm ist. Dass es nicht an mir liegt. Wie immer. Also sie gibt sich, also sie hat da wirklich große, große Probleme. Ich sehe ein bisschen eine Parallele zu Audrey Hepburn, Frühstück bei Tiffany's. Von der Figur her so ein kleines bisschen Ähnlichkeiten zu Holly Golightly. Ja, ich finde, sie ist eigentlich eine sympathischere Figur, weil sie nicht so opportunistisch ist. Finde ich auch, muss ich auch sagen. Ich finde, das ist so ein bisschen, weil ich Sally tatsächlich von Anfang bis Ende, und ich kann es nicht auseinanderhalten, ob es Liza Minnelli ist oder oder ob die Figur tatsächlich so ist, aber ich wünsche ihr das nur das Beste von der ganzen Welt. Ich will sie die ganze Zeit umarmen und lieb haben. Naja, man wünscht sich halt, dass sie irgendwie die Möglichkeit findet, zu begreifen, dass es Wege gibt, geliebt zu werden und dass sie auch geliebt wird. Ja, genau. Also ihre Beziehung zu Brian ist ja eine unfassbar enge Beziehung. Ja. Das ist ihr bester Freund. Ja. Und dass sie nicht erkennt, wie viel Liebe da drin steckt und sich nach irgendwie einer anderen Form von Liebe sehnt. Das ist halt so tragisch, dass sie die Liebe eigentlich nicht sieht, wo sie da sein könnte. Ja. Naja, das ist auch so ein Automatismus geworden bei ihr wahrscheinlich, ne? Ich fange das eine an, muss aber schon das nächste Eisen ins Feuer legen, weil ich weiß, das eine wird sowieso demnächst abspringen. Insofern ist der Song einfach sehr, sehr tragisch. Maybe this time. Und sie singt das wahnsinnig gut, finde ich einfach. Wir haben nicht genug über Liza Minnelli geredet, aber das können wir auch noch machen. Ja, ich habe gar nicht so viel. Ich habe ein bisschen zu Liza Minnelli gehört, Podcast. Ja. Ich habe übrigens in dieser Woche, in der ich mich auf diesen Film vorbereitet habe und dann doch ein bisschen was zu Liza Minnelli gehört habe, ich habe noch nie so viele schwule Podcasts gehört wie dieser Woche. Wie schön, ja. Ja, sie ist so ein Gay-Icon geworden. Das ist ja unglaublich. Woher kommt das? Also diese grundsätzliche, diese Begeisterung der queeren Szene für Diven, das kennt man ja auch. Das ist das ist ja nicht nur Liza Minnelli, aber insbesondere für Liza Minnelli. Es hat viel mit dieser Rolle zu tun. Also sehr, sehr viel. Nun war sie dann auch danach Ally und sie hat auch einen schwulen Mann geheiratet, der ihr nicht gesagt hat, dass er schwul ist. Jeder wusste es, außer ich. Ja, war ihr Kommentar dazu. Genau. Fuck, Alter. Und das ist dann, also sie hat 4 Ehen gehabt, die waren alle tragisch, das war nicht gut. Und sie, nach der dritten hat sie schon gesagt, nie wieder. Und dann hat der vierte wieder gefragt und sie hat gedacht, nein, nein, auf gar keinen Fall. Und was hat sie gesagt? Ja, es ist schwierig gewesen. Aber Liza Minnelli zuzuschauen in Interviews macht so wahnsinnig viel Spaß. Ja. Ich liebe diese Frau so, das kannst du dir nicht vorstellen. Na, sie ist schon sehr charismatisch, ne? Ja, und sie ist so ehrlich. Man hat das Gefühl, dass sie die ehrlichste Person der ganzen Welt ist, weil es direkt aus dem Herzen kommt, was sie sagt. Fun Fact, ich wusste nicht, dass sie die Tochter von Judy Garland ist, von Wizard of Oz, Judy Garland. Ja, Judy Garland ist ja mit 46 gestorben. Das heißt, Judy Garland hat gar nicht mitbekommen, was Liza Minnelli geschafft hat. Die ist gestorben, bevor ihr erster Film rauskam. Und Liza Minnelli hat vorgesprochen oder vorgesungen für die Rolle der Sally Bowles am Broadway und wurde nicht genommen, weil sie nicht erfahren genug war. Ja, genau. Und dann hat sie das aber als Herausforderung genommen. Sie hat diese Lieder auch in ihr Repertoire aufgenommen, weil sie auch viel gesungen hat auf der Bühne. Und dann gab es im Zuge der Castsuche für diesen Film, hat sie mitbekommen, dass Leute zu einer Vorstellung von ihr gekommen sind. Und dann hat sie spontan die letzte Nummer geändert. Und hat gesagt, jetzt singe ich Cabaret, damit sie sehen, dass ich das kann. Und dass sie mich nehmen müssen. Und das hat geklappt. Ja, cool. Ja. Und, aber dann die Drogen und so, ne? Liza Minnelli hatte eine ziemlich wilde 70er und ziemlich harte 70er mit Drogen, Alkohol auch gar nicht gut. Entzugsversuchen und Rückfällen. Und wieder Rückfällen, also wirklich ihr Leben lang immer wieder Rückfälle. Also auch die vierte Ehe war, also er hat sich von ihr getrennt mit den Worten, dass Liza Minnelli ihn verprügelt hat die ganze Zeit. Ja. Und sie hat ihm vorgeworfen, dass er ihr Geld die ganze Zeit klaut. Oh Gott. Also es ist es muss nicht schön gewesen sein. Und sie hatte da auch Rückfälle mit dem Alkohol und ich glaube, dass es auch größtenteils daran liegt. Das ist nicht schön. Aber dann habe ich sie nochmal jetzt bei den Oscars, sie hat vor 2 Jahren nochmal die Oscars dann einen Preis übergeben, saß im Rollstuhl, hatte auch schon so ein bisschen, war auch nicht mehr ganz so geistig da, dass sie wirklich alles mitbekommen hätte, was muss ich jetzt machen, ach hier, ich halte mal das und jetzt muss ich was sagen, okay. Aber sie hat immer noch dieses wahnsinnig ansteckende, ehrliche Lachen mit über 80. Ja. Yeah. Und ich bin so mit dem Herzen so bei ihr. Es ist unglaublich. Guckt euch das an. Guckt euch Liza Minnelli in der Muppet Show an. Ja, auch gut. Ach. Ich bin ja überhaupt nicht so ein Fan von diesen Diven und auch dieser ganze Gossip, der drumherum stattfindet. Ja. Deswegen habe ich da auch so einen kleinen Bogen drum gemacht jetzt in der Recherche und habe mich gar nicht so viel mit Liza Minnelli auseinandergesetzt. Aber Liza Minnelli in der Muppet Show ist absolut sehenswert. Ja. Aber da gibt es ganz viele. Muppet Show, da könnte ich dir alles, also Vincent Price bei der Muppet Show, absoluter Hammer. Alle waren in der Muppet Show. Kermit war in der Muppet Show, Kermit, der Frosch, war in der Muppet Show. Wahnsinn. Okay, also, wollen wir zu dem Song zu Everybody Loves a Winner, So Nobody Loves Me. Ja. Lady Peaceful, Lady Happy, That's What I Long To Be. Und man weiß ja, I'm not Lady Peaceful und not Lady Happy. Und sie sieht das bei anderen und das will sie unbedingt sein, aber das wird nichts. Und auch hier nochmal, es ist ein guter Song, aber um nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen. Musical oder nicht? Der Song ist nicht notwendig. Es funktioniert auch ohne diesen Song. Ihre Einsamkeit, ihre Hoffnung, Liebe zu kriegen, funktioniert auch ohne diesen Song. Bob Fosse hatte in der ersten Version des Schnitts eigentlich vor, die Songs gar nicht auszuspielen. Ja. Er wollte die nur andeuten. Hätte ich großartig gefunden. Mir hätte das alles gefehlt. Ich liebe diese Songs. Ich finde die so wahnsinnig wichtig, um das aufzubauen, um diesen Eskapismus aufzubauen und diese wahnsinnig schwarzhumorige Distanz, die dieser MC herstellt. Ich finde es wahnsinnig krass und für mein Erleben dieses Films wahnsinnig wichtig. Okay, dann reden wir jetzt über If You Could See Her. Okay. Ist dieser Song notwendig? Also er hat mich wahnsinnig verstört zurückgelassen und mich darauf vorbereitet, dass er so ein Ende bringen könnte, der Film. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich den einsortiere, muss ich sagen. Der ist einfach zu krass und zu ich weiß nicht, wie viele Böden dieser Kommentar am Ende hat, wo der Typ steht. Ich glaube, man will diesem Ding Böden geben, die nicht da sind. Also, weiß ich nicht genau. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte ihm nicht einen Boden zu viel wegnehmen, sonst kann ich den Film nicht mehr mögen. Nein, ich glaube, und das habe ich so oft schon gesagt, man kann sehr wohl kritisch gegenüber Aspekten von Werken sein und sie trotzdem mögen. Ja. Also, she wouldn't look Jewish at all. If you could see her through my eyes, Und die Pointe des Songs ist, she wouldn't look Jewish at all. Also du musst einen Schritt zurückgehen für die Leute, die den Film nicht gerade gestern gesehen haben. Er steht auf der Bühne mit einem Gorilla. Mit einem Gorilla. Also einfach ein Mensch im Kostüm, aber super Kostüm übrigens, sehr, sehr gutes Kostüm. Okay. Viel zu gut für diese Bühne, deswegen ist mir das aufgefallen, weil ich gedacht habe, hä, wo haben die das Budget dafür her? Also dieser Laden zumindest in der Wirklichkeit des Films. Ich finde übrigens, ja, ganz kurz eingeworfen, sorry, ich finde, sie haben es eigentlich relativ gut getroffen, dass dieser Laden so ein bisschen schäbig ist. Also Liza Minnelli sieht so gut aus und ist so gut angezogen, ja, aber ja, ansonsten haben wir sehr viele Menschen in zu großen, zu kleinen Kostümen und so ein bisschen schäbig und so ein bisschen dreckig und so ein bisschen abgetragen. Super getroffen, weiter mit dem Gorilla, bitte. Und die Leute haben ein kleines bisschen zu viel Talent, muss man sagen, weil die wirklich wahnsinnig gute Shows liefern. Broadway-Leute, ne? Ja. Jedenfalls, dieser Gorilla wird genommen als, schau mal hier, ich habe mich verliebt und ich weiß, es sieht ungewöhnlich aus und ich weiß, es ist nicht das, was ihr erwarten würdet. Und viele sagen, das ist doch abartig, das geht doch nicht. Aber if you could see her through my eyes, dann würdet ihr ganz anders darüber denken. Und als letzte Zeile eben, if you could see her through my eyes, she wouldn't look Jewish at all. Was so in die Magengrube geht beim Gucken. So krass und ich kann es gar nicht so schnell einsortieren, wie der Film dann weitergeht. Es ist das, was wir davor hatten schon, mit dem, wie wir den MC wahrnehmen. Mhm. Nämlich, dass er allem ironisch distanziert gegenübersteht. Mhm. Natürlich ist es ein ironisch distanzierter Song. Er ist der Joker. Und es ist ein Song, der das Herz am rechten Fleck haben will. Natürlich geht es darum, dass man jeden lieben soll und nicht sagen und nicht vorurteilsbehaftet sein soll. Man kann sich auch in einen Jüdin verlieben. Aber es ist halt ein Song, der das Richtige will, aber in der Ausführung scheitert. Weil es nicht über diese Ebene hinwegkommt, dass das Klischee reproduziert wird. Das Klischee in dem Fall, wir sehen ihnen an, wie sie aussehen, wir wissen, dass sie komisch sind, wir wissen, dass sie anders sind. Ja, wenn du genau. Wenn du ein Klischee reproduzierst und ganz am Ende mit einem Satz ironisch brichst, genau, dann reicht das nicht. Da kommst du an genau den Punkt, an den ich dann am Ende auch gelangt bin, nämlich dieses, er macht ja einen Witz draus. Es ist ja, die Leute lachen ja. Und es ist eine gewisse, bestimmte Pointe. Und innerhalb dieses Kosmos, dieses Kabarett, also nicht wir als Zuschauer des Films, sondern die Leute im Kabarett lachen über eine bewusst gesetzte Pointe. Bedeutet aber trotzdem noch, dass ich als Zuschauer vor dem Fernseher eine andere Distanz dazu habe und eine andere neue Runde drehe in der Betrachtung. Ja, weil es kein Musical ist. Fuck, Blur! Hinterrücks ermordet, das gibt's ja wohl nicht. Scheiße. Okay, Punkt für dich, aber mal gucken, wo ich noch aufhole. Ja, mach weiter. Und natürlich drehe ich diese Runde als Zuschauer und mich trifft es in der Magengrube, aber ich glaube fest daran, dass dadurch, dass der Film in seinem Kontext und seiner Art und Weise der Inszenierung und in dem, was er sonst so sagt, doch durchaus diese Nummer, dass die gut ist. Doch, ich glaube schon. Schreckliches Stück. Einfach weglassen. Einfach weglassen. Ist halt sehr hart. Und es ist halt so wahnsinnig. Nein, es ist wahnsinnig. Es ist nicht hart, es ist einfach. Ist halt ein Tritt in die Eier. Das ist halt so. Nein. Du brauchst den Tritt in die Eier, kannst du doch auch haben, mal in so einem Film. Es ist wie gesagt, es ist meiner Meinung nach eine Reproduktion von Klischee. Die versucht es aufzulösen dadurch mit ironischer Brechung und der es allerdings nicht gelingt und dadurch bleibt es letzten Endes eine Reproduktion. Da bleibst du in dem Kosmos des Kabarett. Das ist genauso wie wenn, warte mal. Weil er macht ja einen Witz draus, er will ja einen Witz draus machen. Also ist es innerhalb dieses Kosmos, das Kabarett. Aber wenn ich den Schritt zurück mache als Zuschauer des Films, ist das eine andere Nummer. Genau, aber dann beurteilst du das Stück ja trotzdem. Ich beurteile das Stück ja als das, was es ist. Das Stück ist da und ich finde das Stück schlecht. Und ich sehe aber nicht, dass der Film versucht mir zu erzählen, dass das Stück schlecht ist. Nicht? Nein. Das siehst du nicht. Nein, der Film erzählt mir, dass für den Film ist das Stück, ist der Song ein guter Gag. Nein, der ist kein guter Gag. Das ist nicht einfach. Du meinst, vom Film gibt es wirklich noch so eine große Distanz, die sehe ich. Total. Das liegt ja im ganzen Kosmos dieses Kabarett, dieses MC. Der MC ist ja der Joker. Also der ist ja nicht für die Leute im Kabarett der Joker, sondern der ist für den Schritt zurück als Zuschauer des Films als Joker einzusortieren. Ich sehe, was du sehen willst. Aber ich sehe es nicht. Du siehst es nicht? Nein, und ich sehe, dass du es sehen willst, um diese Szene zu retten, aber die Szene ist nicht zu retten. Nein, ich will nicht die Szene retten. Das hängt ja mit dem ganzen anderen Rest zusammen, den der MC da macht. Wie das MC zwischendurch einfach mal reingeschnitten wird in eine Szene, wo man es überhaupt nicht erwartet und ja einfach nur noch mal böse grinst. Es gibt so ein paar wirklich weirde, surreale Szenen in diesem Film. Unter anderem, wenn Sally über ihre Schwangerschaft nachdenkt. Mhm. Und dann, also sie sitzt im Park mit Brian und dann hat sie so Vorstellung von sich, vom Kabarett, dann sieht sie ein Kind und den Ball und also ich meine, es wird jetzt nicht direkt so 70s surrealer Horror, aber es ist kurz davor, ne? Ja, ja. Es gibt diese wirklich verstörenden Momente und wir haben so zwei, drei so fast so Visionen, die sehr hart geschnitten sind und genau, dann ist dieser MC immer ganz gut als Mephisto auch wieder dabei, irgendwie sowas Teuflisches. Ja. Sie hat ja auch diese Vorstellung, dass dieses Bild dann von ihm, wie er sich hinten an sie randrückt und an die Brüste greift. Ja. Es ist wirklich weird und verstörend. Und genau das ist doch der Schritt zurück als Zuschauer des Films und nicht im Kabarett. Weil im Kabarett ist er einfach nur der MC, aber mit dieser weiteren Schleife, die du drehst als Zuschauer und diese Figur anders einsortierst, nämlich als dieses Teuflische, der auch einen Kommentar auf die Welt hat und zwar keinen besonders positiven. Müsste ich nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, es ändert nichts daran, dass ich den Song kacke finde und die ganze Performance kacke finde, aber ich sehe, was du meinst. Das Schlimme ist ja, es spielt mir ja tatsächlich voll in die Hände, weil ich sage ja, diese Distanz von dem Film ist unter anderem das, was ihn unterscheidet von Musicals, wo die Nummern immer irgendwie Richtung Publikum sind und uns mit reinziehen sollen. Ja. Deswegen macht es schon Sinn, das so zu lesen, dass hier auch eine Distanz da ist in diesem Stück. Maybe. Just maybe. Ich hoffe, ihr draußen versteht überhaupt, wovon ich hier stammel, weil es ja durchaus eine sehr metaphysische Sache ist und ich nicht genau weiß, wie ich es beschreiben soll. Aber vielleicht kommen wir dem auch noch mal ein bisschen näher im Laufe des weiteren Gesprächs. Ja, und dann, es gibt ja diesen einen Song, der ganz eindeutig dann diese Distanz drin hat und das ist der Schlusssong, ne? Oh Gott, ja. Und also wir haben zum einen diese, Sally Bowles hat nochmal einen Auftritt. Ja. Yeah. Ne? What good is sitting alone in your room, come to the cabaret, time for holiday und so weiter. Und willst du da einfach drüber weggehen? Oder Nein. Inklusive der Geschichte von der gestorbenen Freundin. Willst du was zur glücklichen Leiche sagen? I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared a sorted rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snick her. Well, that is what comes from too much pills and liquor. Also keine gnädige Nachbarschaft. And she was the happiest corpse I'd ever seen. Und dann später im Song sagt sie, ja, und auch das ist mein Schicksal. Ich nehme das jetzt einfach mal an und ich werde niemals aus dieser Welt rauskommen. Ich bin dafür gemacht, dass ich hier den Spaß meines Lebens habe und dann sterbe wie ein Hund auf der Straße mit zu viel Alkohol im Blut und zu viel Drogen. Doch, findet die ganze Tragik, die eigentliche Tragik, und das finde ich tatsächlich sehr stark, findet danach statt. Wir haben diesen Song, wir haben sie in ihrer kompletten Einsamkeit, aber dann haben wir den MC, ne? We have no trouble here. Everything is beautiful. Aha. Even the orchestra is beautiful. Und das, was wir am Anfang sehen, wirklich genau dasselbe. Und alles wird aber so ein bisschen verzerrter und so ein bisschen düsterer. Und der Ton wird so hallig und so ganz verstörend. Und dann plötzlich Stille. Wir hören gar nichts mehr. Mhm. Und dann haben wir dieses Spotlight von der Bühne, das sich bewegt. Und dann sehen wir in diesen Täfelungen, diese Spiegelungen vom Publikum. Und es ist voll mit Nazis. Trommelwirbel. Ende. Und zwar ein Ende in absoluter Stille. Nur mit den Namen, wer was gespielt hat und so. Credits halt. Und du wirst dieses letzte Bild nicht los. Es verfolgt dich in deine Albträume. Ja. Es ist wirklich hart. Und es ist echt, ne? Es ist genau das, was passiert ist. Ja, absolut. Berlin ist auch Berlin, also Deutschland, ganz Deutschland sowieso, aber auch Berlin, diese progressive Hochburg, wurde verschlungen von der nationalsozialistischen Kultur. Und die nationalsozialistische Kultur hat sich überall reingepflanzt. Möchtest du wirklich Kultur dazu sagen? Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt stimmt. Antikultur. Unkultur. Wie auch immer man es nennen will. Und der Song von Sally, das ist, finde ich, wahnsinnig wichtig in dem Moment, ist dieses ergeben in ein Schicksal, das sie nicht haben müsste. So dieses schicksalsergebene, so ist das jetzt. Mhm. Das ist jetzt mein Leben. Ich habe keine Hoffnung für mehr. Ich sehe da nicht mehr. Ja. Und wenn sie, das passt ja auch in das rein, was du gesagt hattest, dass sie eigentlich nur geliebt werden will. Und wenn wir das jetzt kurz einmal auf heute übertragen und auf das, was, jetzt müssen wir wieder in den Osten gucken, tut mir leid, ganz viel Liebe für euch, ich bin aus Sachsen und bitte, bitte haltet Stand der ganzen Sache. Aber dieses Gefühl von abgehängt zu sein, ich nehme das jetzt, das Wort abgehängt, weil das so viel benutzt wird in dem Zusammenhang. Das hat Sally auch. Dieses Gefühl, nicht genug abbekommen vom Kuchen. Ich muss mir das nehmen, was ich irgendwie kriegen kann. Ich hole mir den Spaß, aber ich weiß, was die Konsequenz daraus ist. Mein Untergang. Und das Gefühl haben wir heute. Nicht nur mein persönlicher Untergang, sondern auch der gesellschaftliche Untergang generell. Total. Und das ist das, was mir so wahnsinnig wehtut in dem Moment und was mich so schockiert und was mir sagt, dass wir, wenn wir Pech haben, nicht so weit weg sind davon. Naja, vor allem, weil es ja auch wirklich auch dieser Egoismus ist, der eine Rolle spielt. Also ganz viel, wir reden so viel auch über die Menschen, die sich abgehängt fühlen. Aber die AfD wird ja auch ganz viel gewählt von Menschen, die einfach egoistisch sind. Die ihre Schäfchen im Trockenen haben. Die AfD wird ja auch vom Bürger gewählt, der sein Häuschen hat und der sein Haus hat und der sich, der, und ich glaube, dieser Egoismus, ich will das gar, also dieser Egoismus steckt ja in allen von uns so ein bisschen. Jeder Mensch will für sich was, das Beste in seinem Leben. Ja, und jeder will vorsorgen und keine Angst haben müssen, dass er im Alter irgendwo auf der Straße lebt. Und dieser Egoismus entsteht ja auch aus einem Gefühl, zu wenig zu kriegen. Ja. Dass man nicht das kriegt, was einem zusteht. Ja. Und manchmal gerechtfertigt, manchmal nicht gerechtfertigt, oft auch einfach, weil einfach der fehlt, der dich in den Arm nimmt und sagt, alles wird gut und hey, guck mal, es ist gar nicht so schlecht. Ja. Vielleicht auch manchmal, weil einfach der fehlt, der sagt, jetzt reiß dich mal zusammen, guck mal, was du hast und guck mal, was andere haben, beziehungsweise nicht haben. Ja. Weil das ist nämlich auch sowas, wenn du über Armut im Osten redest und Menschen, die sich abgehängt fühlen, natürlich sind das Leute, denen man dann auch sagen muss, ja, wir müssen mal was gucken, wir müssen was dagegen tun. Aber es sind auch Leute, denen man einmal in den Arsch treten muss und sagen muss, Leute, guckt euch mal an, wie Armut aussieht in den Ländern, aus denen ihr keine Flüchtlinge akzeptieren wollt. Ja. Guckt euch mal an, was ihr habt. Ja, ihr seid arm, aber ihr habt ein Auskommen, ihr lebt in einem Sozialstaat, ihr könnt ins Krankenhaus gehen, ihr habt eine Wohnung und es ist was anderes. Natürlich im Vergleich zu anderen Gegenden dieser Welt, die es wirklich das Beschissenste losgezogen haben. Und das ist bei Sally ja auch so ein bisschen so. Es ist ja auch bei Sally ganz viel Lamoyanz dabei. Ja. Das, was wir am Anfang gesagt haben, ne, wo ich der Meinung bin oder glaube, dass die beiden aus einer Position heraus da reingehen, die so ein kleines bisschen, also viel privilegierter ist, als sie sich bewusst machen. Ja. Ne? Die sind nicht die Armen, die anstehen müssen abends und irgendwie Leute anbetteln. Da sind sie nicht. Aber ich will das auf gar keinen Fall kleiner reden, als es ist, dieses Gefühl von nicht genug Aufmerksamkeit und Liebe abzubekommen vom Staat, der sich um alle kümmern sollte. Und dann häuft sich das auf und dann sind da vielleicht auch ein Haufen Leute, die draufspringen, weil ihnen von Verführern gesagt wird, du bekommst nicht genug ab, obwohl sie vielleicht durchaus gut dastehen oder besser dastehen, als sie denken im Vergleich. Aber die Ursachen liegen trotzdem auch dort. Das wirklich Tragische ist ja, dass die AfD als letztes Politik für diese Menschen machen würde. Das ist das Schlimmste an der Gescheiße, ja. Wenn man was gegen das tun will, was da das Problem ist, gegen die Armut und gegen das nicht genug abbekommen, dann muss man die Linke wählen, weil die will es den Leuten wegnehmen, die das viele haben. Oder und die Grünen. Ja, vielleicht auch die, naja, aber ich meine jetzt, wenn man schon extremen Seiten sucht und... Dann musst du die MLPD wählen? MLPD, ne? Ja, Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands. Ja. Oder die Pogo-Partei. Aber das Ding ist halt wirklich, die eigentlich, also ja, Menschen fühlen sich abgehängt, Menschen wählen extrem. Menschen verstehen nicht, dass die AfD keine Politik für die einfachen Menschen auf der Straße macht, weil die AfD Politik für Reiche macht, alles geschenkt. Ja. Trotzdem haben gerade irgendwie Menschen, die AfD wählen, komplett alle Sympathien bei mir verspielt. Wir sehen jeden Tag, wie die AfD redet, wie die AfD agitiert, was die AfD machen will. Politik, die nach oben buckelt und nach unten tritt. Und wenn du die wählst, dann wählst du die im Wissen darüber, wie sie ist. Ja. Davor kann man nicht die Augen verschließen. Und deswegen fällt es mir schwer, da noch zu sagen, ja und okay, ich verstehe irgendwie, dass du Sorgen hast und dass du dich abgehängt fühlst, weil es ist scheißegal, wie deine Sorgen sind. Das wählst du nicht. Ja, ich natürlich, klar, das wählt man nicht. Aber man erreicht auch das Gegenteil nicht, indem man, also man erreicht die Leute nicht, indem man ihnen sagt, dass sie Scheiße bauen, sondern indem man ihnen sie einfach mit Liebe überhäuft. Aber auch das hat ja nicht funktioniert. Nein, aber, ja, weiß ich nicht. Wir haben gerade von Axel Ranisch Ophelia in Love besprochen, also letztes Jahr irgendwann. Großartiger Film, guckt euch ihn an. Und der hat gleich nachdem Merz gewählt wurde, einen Brief veröffentlicht, nur so eine Seite. Indem er sagt, egal was wir von der ganzen Sache halten, von dir halten, von den Ergebnissen halten, das Erste, was wir Ihnen sagen möchten, Herr Merz, haben Sie ein bisschen Liebe für die Menschen im Osten übrig. Und hat das ganz liebevoll umschrieben, die Situation, was nötig wäre. Und er hat das alles weggelassen mit diesem, die wählen alle AfD, weil sie sich abgehängt fühlen und so weiter. Sondern einfach das alles nur auf ein bisschen Liebe. Ja. Runtergebrochen. Und es war ein ganz grandioser, schöner Brief. Ich habe es sehr geliebt. Aber an Merz gerichtet. An Merz direkt gerichtet. Merz ist ja jemand, mit dem man reden kann. Ist er das? Ja. Ach, ich weiß es nicht. Es ist so schwierig. Er hat so schlimme Sachen gesagt in letzter Zeit. Merz macht ja jetzt offensichtlich die Politik, die Rot-Grün vorher machen wollte. Und die durch Gelb und durch die CDU blockiert wurde. Und ich glaube auch, sowohl die SPD als auch die Grünen sind zu vernünftig, um zu sagen, Wichser, das machen wir nicht mit. Du willst jetzt quasi Lorbeeren einheimsen für eine Politik, die du die ganze Zeit bekämpft hast. Genau. Immer dann, die Grünen als der größte Feind. Ich glaube, die machen das einfach mit und dann wird Merz auch irgendwie als der Held dastehen, der jetzt dieses Milliardenpaket geschnürt hat und Deutschland rettet. Aber Merz ist in den entscheidenden Punkten, ich bin echt kein Merz-Fan, aber Merz ist in den entscheidenden Punkten dann doch stabil. Ich glaube, Merz würde nicht mit der AfD koalieren. Ich glaube, Merz würde den Teufel tun und nochmal versuchen, so Stimmen, so Mehrheiten mit der AfD zu gewinnen. Und vor allem glaube ich, dass Merz in den wichtigen Fragen, nämlich Europa und sogar Umwelt, aber klammern wir das mal aus, Europa und internationale Sicherheit und internationale Beziehungen ziemlich stabil ist und nicht anfangen wird, Putin die Füße zu küssen oder zu sagen, wir wollen raus aus dem Euroraum. Nee, das auch nicht. Und das rechne ich ihm hoch an. Das ist vielleicht nicht viel, aber es ist zumindest ein bisschen was. Und the bar is quite low, oder? Ja, also, definitiv. Naja. Ich bin echt kein Merz-Fan und ich trauere auch so ein bisschen der Merkel-CDU hinterher. Ich war auch kein Merkel-CDU-Wähler, das ist halt mies, ne? Ich kann nicht sagen, ey, ihr solltet wieder mehr wie Merkel-CDU sein, weil meine Stimme kriegen sie so oder so nicht. Ja, genau. Deswegen kann ich verstehen, dass sie sagen, na, dann holen wir uns lieber so einen wie den Merz. Aber ich glaube, bei all dem Scheiß, den er redet, und er ist halt auch ein Agitator und ist auch ein Populist und so weiter, und bei all dem Mist, den er verzapft hat, zumindest wenn es um die Tagespolitik geht, ist er einigermaßen stabil. Und Migrationspolitik verbocken tatsächlich gerade alle. Die Linke ist die Einzige, die es gerade auf die Reihe kriegt, was Migrationspolitik ist. Ja. Aber ja, das ist halt einfach so, weil das so ein Thema ist, mit dem man offensichtlich Emotionen catchen kann und den simplen Egoismus anspricht, und Menschen können einfach nicht mit Zahlen umgehen und denken, oh mein Gott, 30.000 Flüchtlinge, wir werden überrannt. Ja. Oh fuck, Leute. Ja, wenn man keine Prozentrechnung kann. Ja, dann, genau. Keine Ahnung, da fällt mir halt aber auch das ist halt dazu ein. Das ist halt der Trick, ne? Du musst halt Leute, wenn du Leute schockieren willst, dann handelst du mit absoluten Zahlen. Ja. Und wenn du Leuten sagen willst, ja, alles nicht so schlimm, dann machst du halt Prozente. Ja. Okay. Denkst du, Liza Minnelli, als sie diese Rolle wollte, hatte erwartet, dass der Film so ist, oder hat sie erwartet, dass der Film eher wie das Musical ist? Wenn ich mir die Interpretation von ihr anschaue, und sie hat ja vieles davon mitgebracht und nicht nur der Regie überlassen, dann hat sie schon erwartet, dass der Film eher das wird. Mhm. Beziehungsweise am Set waren sie alle nicht so sicher. Sie haben alle nicht so ganz gewusst, worauf sie sich einlassen. Ja. Und Liza Minnelli hat auch später erzählt, dass sie tatsächlich so alle am Set so einen Unsicherheitsfaktor hatten und dann für die Premiere des Films ein Nervenbündel waren, weil keiner wusste, was wird das jetzt? Wie reagieren die Leute darauf? Bob Fosse, über den haben wir noch gar nicht geredet, der Choreograf und Regisseur des Films, war ein wahnsinnig bekannter und begnadeter Choreograf, hat aber gerade vorher einen Film total in Sand gesetzt, beziehungsweise er hat, glaube ich, nicht den Film ins Sand gesetzt, sondern er hat einfach einen Film gemacht, den die Leute nicht gemocht haben. Ja. Die Choreografien in dem Film sind, also den er vorher gemacht hat, der gefloppt ist, die sind so einflussreich gewesen für spätere Sachen von anderen Musical-Leuten und von Tanzchoreografen und so weiter. Also der Film kann nicht so schlecht sein, aber er war halt ein Flop. Und deswegen war er gerade auch jemand, den man nicht beauftragen wollte mit sowas. Und dann haben sie ihn doch beauftragt, weil er einfach wahnsinnig hart geworben hat dafür. Er hat das mitbekommen, dass sie das machen wollen und die wollen eigentlich Gene Kelly dafür haben und sie wollen eigentlich Billy Wilder dafür haben, haben sie nicht bekommen. Und dann hat er sich wirklich, er hat richtig gebettelt. Also ich muss das machen. Und dann haben andere Leute gesagt, ja, er ist einfach als Choreograf so gut und das absolut richtig, dass man das machen muss. Und wenn ich mir Money, Money, Money anschaue, Wahnsinns-Choreografie. Es ist nicht der Balletttänzer, sondern es sind einfach die geilen kleinen Ideen. Und es war Bob Fosse, muss man dazu sagen. Er war nicht der allerbeste, eleganteste Tänzer. Ja. Seine Physiognomie brachte das schon gar nicht so richtig her. Also zumindest jetzt auf riesigem, hohen Niveau. Ne? Und deswegen hat er sich auch so auf diese leicht komödiantische Art und Weise zu tanzen spezialisiert. Und das kommt dem Film total zugute. Ja. Ich liebe es. Also wenn du ein Tanzfan bist, was du nicht so richtig bist, aber ich, dann ist das hier auch wirklich ein absolutes Highlight. Bob Fosse ist der Wahnsinn, absolute Legende. Okay. Wirklich krass, krass, krass gut. Er wollte ja wirklich auch einen Film machen, der wieder näher am Original ist und der gleichzeitig trotzdem diese Musical-Ideen hat. Hm. Und Isherwood war auch nicht so glücklich mit dem, was da passiert ist, ne? Nee, also Isherwood, der Autor der ursprünglichen Geschichten, ne? Ja. Der war, also er hat, ich glaube, er hat über den Film nicht ganz so krass hergezogen wie über das Musical. Das Musical hat er teilweise ziemlich runtergemacht. Aber auch hier war es am Schluss, dass er drauf geguckt hat und gesagt hat, nee. Ja, der war einfach mit nichts zufrieden, was daraus geworden vielleicht. Ist. Vielleicht. Es ist halt auch schwierig. Ich meine, es ist halt auch so ein Stück Autobiografie von ihm. Genau. Und je nachdem, wie dann der Fokus verschoben wird. Ja. Und hier war der Fokus dann ja offensichtlich sehr stark auf das, zum einen auf die Geschichte von Sally oder vor allem auch auf die Gefühlswelt von Sally. Ja. Und zum anderen auf das Nazi-Ding. Aber wie wir schon gesagt haben, quantitativ ist das Nazi-Ding nicht groß. Und trotzdem, wenn man jetzt schaut, wie Leute heutzutage auf den Film reagieren, alle reagieren darauf am stärksten. Ja, natürlich. Das ist das, was einfach hängen bleibt. Und wir reden hier von vielleicht 10 Minuten von einem 2-Stunden-Film. Lass es 15 Minuten sein. Das sind die 15 Minuten, die zählen, und das sind die 15 Minuten, die einem wirklich Bauchschmerzen machen. Und mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe den Film gesehen und ich saß am Schluss wirklich geplättet da. Ich war echt fertig mit den Nerven. Hast du ihn allein geguckt? Ja, ich habe ihn allein geguckt. Das war ein großer Fehler. Du hattest niemanden, der dich auffangen konnte. Nein, ich wurde nicht getröstet danach. Oh Gott, shit. Hättest du mal angerufen, Plur. Ja, hätte ich machen sollen. Ich habe dich verflucht in dem Moment, weil ich dachte, hey, es gibt von Johannes wieder ein klassisches Musical mit viel Spaß und viel Eskapismus und welcome im Kabarett. Ja, war nicht so geil. Ach Gott. Die haben übrigens drei tolle Szenenbildner aus Deutschland auch engagiert. Die haben das ja auch in Westdeutschland gedreht alles. Ja. Teilweise in München im Studio, Bavaria Studios. Und sie hatten einige deutsche Schauspieler dabei, ne? Fritz Wepper haben wir schon gefragt. Genau. Maximilian von Heune wurde gespielt von Helmut Kriem, der vor allem im Theater unterwegs war. Und dann haben wir unter anderem noch Elisabeth Neumann, die Fräulein Schneider spielt. Und Ralf Wolter, der den Herrn Ludwig spielt. Also und dann noch ganz viele andere. Also wir haben einige berühmte deutsche Namen dazwischen und das macht viel von der Authentizität aus. Ne? Ja, ja. Auch im Publikum sitzen ja auch ein Haufen Statisten aus Deutschland, natürlich. Auch wenn sie es bei den Kostümen und bei den Sets nicht so 100% treffen. Findest du nicht? Nee, ich finde jetzt nicht, dass es so... Ich finde, aber das ist auch, es gibt wenige, die das treffen. Ich finde, das ist kein absolut glaubwürdiges Straßenbild von Berlin in der späten Weimarer Republik. Okay. Das Entscheidende ist halt, dass es sich sehr deutsch anfühlt. Ja, total. Dass es sich anfühlt, als wären sie in Deutschland unterwegs. Ja. Und das macht unglaublich viel aus. Ja. Wenn wir jetzt auch noch bei dem Look sind, ich finde es toll, dass sie nicht auf dieses Quietschbunte aus Singing in the Rain und so weiter gegangen sind, sondern dass es wirklich sehr viele erdige Farben sind. Ja. Der ganze Film ist total geerdet. Und auch ein bisschen dreckig, ne? Und sehr dreckig. Das finde ich bei dem, überhaupt in den Etablissements selbst, haben wir vorhin schon gesagt, die Schauspielerinnen haben krasses, schlechtes Make-up teilweise. Das blättert da teilweise schon ab und die Klamotten sind zu klein oder zu groß teilweise und so. Es passt super. Ja. Also sehr gut gemacht. Es trifft auf jeden Fall sehr gut dieses auch so ein bisschen romantisierte und auch so ein bisschen mythische Bild vom Berlin der 20er Jahre, das wir haben, eben, dass alles so ein bisschen dekadent ist, alles so ein bisschen dreckig ist, ein bisschen verruchter. Ein bisschen amoralischer als heute. Ja. Und beim Dreh hat auch die Maskenbildnerin versucht, immer den Schweiß wegzuwischen und dann hat Bob Fosse gesagt, nein, der bleibt, der Schweiß bleibt, das gehört dazu. So wichtig. Sehr, sehr gut. Und dann gibt's diese, am Anfang, das haben wir gar nicht gesagt, diese tollen Otto-Dix-Bilder, diese dazwischen, die haben ja wirklich diese Person da so drapiert, wie dieses krasse Bild. Ja. Einfach diese krassen Bilder aus der Zeit so einmal aufgegriffen und nachgebaut. Super schön. Diese expressionistischen Vibes, die haben sie immer mal wieder drin. Das ist wahrscheinlich auch das, was es am ehesten trifft, wenn wir uns diese bizarren Szenen angucken, diese Visionen, die sie manchmal hat, wo auch Bilder wirklich so Gefühle vermitteln und weniger konkret sind, mehr abstrakt. Das sind diese expressionistischen Vibes, die immer so mitfließen. Und der Expressionismus hatte ja einfach auch eine große Auswirkung auf die Mentalität der Zeit, so diese Großstadtwahrnehmung und diese Wahrnehmung von sehr vielen, was auf einmal auf einen einstürzt. Ja, voll. Sally Bowles kann im Original nicht gut singen. Warum kann Liza Minnelli so gut singen? Ist das ein Problem? Weil es wird schon klar, dass diese Figur eine tragische Figur ist, weil sie eben nicht erfolgreich ist im Kabarett. Und tatsächlich ist sie eigentlich ist sie zu gut. Sie ist die ganze Zeit auch ihre Bühnenpräsenz, ihr Make-up, ihr Kostüm. Es ist alles so ein bisschen drüber und ein bisschen zu gut für das, wo sie sich bewegt. Ja, Punkt. Das ist so. Ja. Dadurch wird das Ende nämlich auch gar nicht, also das Ende ist wahnsinnig devastating, aber es könnte noch schlimmer sein, wenn wir die ganze Zeit das Gefühl haben, dass sie selbst in diesem Etablissement irgendwann rausgeworfen werden wird, weil sie nicht gut genug ist. Nee, sie ist eigentlich zu gut und sie ist auch, sie hat das Potenzial für so eine Erfolgsgeschichte, dass sie es dann halt doch irgendwie schafft. Und das macht der Film natürlich nicht. Mhm. Und jetzt ist es so müßig zu fragen, ob es besser funktioniert, ob ihre Figur besser funktionieren würde, wenn sie weniger gut wäre. Also es gibt Bühnenversionen, die nach dem Film entstanden sind. Wenn man sich auf YouTube ein bisschen durchklickt, findet man so kleine Aufnahmen von anderen Leuten, die das gespielt haben, von anderen Schauspielerinnen, die auch diese Gesangsnummern ganz anders machen, die überhaupt nicht darauf achten, dass das gut klingt, obwohl es auch gute Sängerinnen sind, sondern teilweise richtig, richtig durchdrehen auf der Bühne und das richtig rausbrüllen am Ende, dieses Kabarett, dieses, wo sie von der Elsie reden und sie dann sagt, nein, ich werde so sterben und das ist alles so. Und dann dieses Life is a Cabaret richtig richtig fanatisch quasi dann rausbrüllen. Ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass es nicht zu flach wird, ne? Wenn man das so ist ein bisschen das reinbringt. Ding. Und es gibt Leute, die sich über diesen Film beschweren deswegen. Und ich denke immer wieder, nee, ich glaube, Liza Minnelli macht das sehr gut, weil sie genau diese auf Messers Schneide, es ist nicht, es was wie du sagst, es könnte platt werden dadurch, wenn man das zu fanatisch macht. Und hier, sie versucht es immer noch zu abzudecken und dieses, das Bild des fröhlichen Mädchens zu haben und so und das nicht, und dann nicht zu viel psychische Krankheit im Hintergrund lauern zu lassen. Ich glaube, sie könnte ihre Sally Bowles mit ein bisschen mehr Dilettantismus ausstatten. Ja. Und es ist unglaublich schwer für jemanden, der gut ist, zu spielen, was schlecht ist. Es ist, glaube ich, ich weiß es nicht, ich kann nicht gut singen, deswegen kann ich es nicht sagen, aber ich glaube, es ist unglaublich schwer, schlecht zu singen, wenn du gut singen kannst. Ja. Und es ist wahrscheinlich auch unglaublich schwer, eine etwas wackelige Bühnenpräsenz zu spielen, wenn du so eine Präsenz hast. Ja, genau. Aber ich denke schon grundsätzlich, dass es der Rolle nicht geschadet hätte, wenn sie mehr Verzweiflung und mehr Drama reinlegt, sondern wenn sie einfach ein bisschen schwächer ist. Ja. Weil wir sehen Sally auf der Bühne und es ist eigentlich nicht die Sally, die keinen Erfolg hat und es ist nicht die Sally, die niemals ihren Traum verwirklichen wird. Dafür ist sie zu gut. Dafür ist sie zu gut, ja. Aber das bringt den Film nicht zu Fall, ne? Also, nein. Aber nur als Gedanken, ne? So als Gedankenexperiment, was wäre, wenn... Ich hätte, wenn ich Wünsche richten dürfte an diesem Film, hätte ich gesagt, ich hätte mir ein bisschen mehr Leinwandzeit von Brian gewünscht. Ja, ein bisschen verstehe. Mehr Blick für Brians Gefühlswelt. Ja. Brian ist sehr der Supporting Act hier. Ja, und sie wollten auch irgendwie diesen Situationen einfach haben, dass sie dann irgendwann sagen kann, ja, screw Maximilian, ich auch. Und dass das quasi eine Überraschung fürs Publikum ist oder so ein großer Revelation-Moment, dann kann man da nicht drauf hinarbeiten. Dann kann man ihm aber auch nicht genug Screentime geben, um eine Entwicklung zu machen als Figur. Und dann ist es halt schwierig und naja. Auch das bringt den Film nicht zu Fall, aber ist vielleicht eine Option gewesen, die man hätte noch mit reinbringen können. Heißt der Berliner KitKat Club so wegen diesem Film? Gute Frage, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Warst du schon mal im Berliner KitKat Club? Ich war nicht zu den Zeiten da, in dem es der KitKat Club ist, sondern in den Räumlichkeiten findet ja auch was anderes statt. Ah, was ist da noch? Dann einfach normale Disco. Ah, okay. Ja. Ach, ich dachte, das wäre Fest, Etablissement und Party wären fest miteinander verbunden. Das heißt, du warst nicht auf einer Kink-Party oder sowas? Genau, sondern auf einer ganz normalen, wo sie dann mal auch ordentlich durchgewischt haben vorher. Hofft man zumindest. Ich finde, es sollte auf Bühnen viel öfter Schlammcatchen geben. Schlammcatchen. Die Szene, die hat mich aber auch kalt erwischt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich wusste nicht, dass es in den frühen 70ern schon so eine ausgeprägte Schlammcatch-Ästhetik war. Ich verorte das immer so in die 80er und 90er, ja, genau. als so Trash-Peak war. Ja, total. Aber das ist einfach mal ein legit Schlammcatchen. Ich war zufrieden. Also so als Schlamm-Wrestling-Connoisseur kann ich sagen, das war gut. Ja, die okay. haben das für diese Zeit war das schon, da waren einige sehr, sehr spannende Griffe dabei. Ich habe nicht einen einzigen gesehen. Man sieht ja sieht man nur ihn, oder? Also den MC. Yeah. Gut, dann lass uns doch mal langsam rüber zu unserer Top 3. Gott sei Dank. Unsere Top 3. Top 3 und ganz unschuldig, Gott sei Dank, du wolltest von mir gute Musical-Nummern haben. Einfach nur Musiknummern. Musiknummern. Musical-Nummern müssen es nicht sein. Das ist ja auch kein Musical, über das wir heute reden. Ja, es ist ja auch kein Musical. Und dann jetzt habe ich es auch selber gesagt. Ich habe auch zwei Filme, die kein Musical sind. Aber ein Musical musste ich reinbringen. Und ich habe, ja, du wolltest eine Top 5, weil du gesagt hast, es ist so viel, ne? Richtig, wir machen eine Top 5, weil es gibt so viele Sachen, die ich liebe, die ich großartig finde. Und ich muss auch bei einer Top 5 schon viel zu viele Sachen wegschmeißen, die ich eigentlich gerne drin hätte. Das ist fatal. An diesen Top-Listen. Mhm. Da muss gekürzt werden, radikal. Kill Your Darlings. Mein Platz 5, komplett ohne Ironie. Let It Go. Okay, ja, klar. Was für ein fantastischer Song. Frozen, der ne? Frozen. Ja. Der wunderbar die Gefühlswelt von Elsa und dieses erste Mal sich befreien darstellt und der einfach einen schlechten Ruf hat, weil er totgenudelt wurde. Und na, alle Menschen, die Kinder haben, die irgendwann mal 5 waren oder 4, hassen diesen Song, weil sie ihn zu oft gehört haben. Ändert aber nichts daran, dass es ein fantastischer Song ist, der super in dem Film platziert ist und der einfach großartig funktioniert. Okay. Hast du Honorable Mentions? Die können wir am Ende vielleicht noch machen. Ja, können wir am Ende noch machen. Ich habe auf Platz 5 Suddenly Seymour is standing beside me. Es gibt den Little Shop of Horrors. Ah, ja, okay. Danke. Es hat gerade gerädert in mir drin. Mach weiter. Das war sehr süß, dein Blick. Was meint der? Was tut er da? Jetzt singt er auch noch. Little Shop of Horrors, ein ganz, ganz großartiges Musical. Ganz toll. Mit einer Pflanze, fleischgelassenen Pflanze. Ich habe ihren Namen gerade vergessen. Den solltest du mir mal geben. Den muss ich dir auf jeden Fall geben, natürlich. Damit am Schluss geht die Welt unter, aber wir sind alle glücklich. Rick Moranis, ne? Ja, genau. Großartig. Okay, ja, Suddenly Seymour, ganz toller Song. Platz 4 bei mir. Mhm. It's just a jump to the left. Das ist auf Platz 4? Ja. So weit hinten? Es gibt halt gute, du sagst selbst, es gibt gute Nummer. Denn Time Warp. Und ich habe tatsächlich überlegt, es hätte auch der Transvestite-Song sein können. Ja. Aber doch, Time Warp ist einfach ein Klassiker, ist einfach ein großartiges Stück Rocky Horror Picture Show. Okay. Haben wir besprochen. Ja. Auf Platz 4 habe ich Hamilton. nicht das Stück, das kleine Stück, sondern das ganz große Stück. Das, der ganze Hamilton ist ja der Film also, Hamilton. Okay, wir haben ein 2-Stunden-Stück. Wir haben ein 2-Stunden-Stück. Weil es gibt ja keine Stelle, wo sie einfach nur reden, sondern das ist ja ein ganz großes Musikstück. I'm not throwing away my shot. Großartig. Wir haben Anfang des Jahres drüber geredet. Eine total interessante Diskussion. Da sind wir auch sehr politisch geworden, ne? Sehr politisch geworden und auch sehr interessant, weil du andere Sichten auf die ganze Sache hattest und auf Hamilton und auch nicht so ganz zufrieden warst damit, dass sie Hamilton sehr heroisiert haben. Ich kann vielleicht auch einen Song dabei raussingeln. I'm not throwing away my shot ist natürlich großartig, aber ich muss You'll Be Back nehmen. Ja, den hast du auch wunderschön auf Ukulele gespielt da für unsere Episode. Ja. Hört sie euch an. Schaut euch das Musical auch an. Gibt's auf Disney Plus. Es ist großartig. Mein Platz 3 und der wichtigste Ratschlag an alle SchauspielerInnen, AutorInnen, RegisseurInnen und so weiter. Du wirst mir zustimmen. Ja. Bringen sie zum Lachen. Ich hoffe, ich nehme dir damit nichts weg. Mein Platz 3. Ja! Schön, das sagt was dazu. Ja. For Singing in the Rain. Donald O'Connor. Wie geil ist das denn, Plor? Ich liebe dich. Oh, wie gut ist das denn? Oh, wie schön. Ja, sag was dazu. Nicht nur quietschen. Also, Singing in the Rain. Großartiger Film über die Zeit des Übergangs vom Stummfilm zur Tonfilmzeit und wie Schauspieler und Produktionsstudio strugglen damit und Schwierigkeiten haben und wie Schauspieler es nicht so richtig schaffen, in den Tonfilm hinüber zu wechseln. Mit Gene Kelly in der Hauptrolle und mit Debbie Reynolds, die ganz, ganz großartig ist und eben mit Donald O'Connor, der diesen Song performt, Make 'em Laugh, er ist halt der Comic Relief der ganzen Geschichte, ne? Und dann hat er einfach auch einen Comic Relief Song, in dem er einfach sagt, ja, du musst sie halt zum Lachen bringen, das ist wichtig. Die sind da gerade in einer Krise in dem Film und wissen nicht, was sie machen sollen mit ihrem neuen Film und der ist irgendwie ein Flop, wenn sie ihn nicht ändern. Und zwar zu einem Musical. Ja. Und er sagt dann, ach, bring sie zum Lachen und alles wird gut. Und es ist ein Song, der nicht nur wundervoll gesungen ist, sondern auch eine großartige Tanzperformance mit teilweise irren Bewegungen und du denkst so, was tut der Mensch seinem Körper an, wenn er Wände hochläuft? Wie schafft er es, sich so auf den Boden zu drehen? Ja, ja, großartig. Tausende Anatomen und Physiker haben sich diese Szene angeschaut, wie er sich auf den Boden treten, dabei die Beine bewegt und gesagt, nee, das geht nicht. Das ist nicht möglich. In unserer Welt, in unserer physikalischen Welt ist diese Bewegung nicht möglich, so auf dem Boden zu liegen und so sich zu drehen und gleichzeitig so die Beine zu bewegen. Gott sei Dank ist es ein Film. Da geht das. Und ich würde vielleicht einfach auf Platz 3 stattdessen Moses Supposes aus dem gleichen Film nehmen. Ah, ja, ja, ja. Ah, die Sprachübungen sind das, oder? Die Sprachübungen, genau. Also sie wollen ja für den Tonfilm trainieren, damit sie endlich auch einen erfolgreichen Tonfilm machen als Produktionsstudio. Und die Schauspieler müssen dann halt Unterricht nehmen. Und dann gibt es eben einen Typen, der anhand von Zungenbrechern beibringt, wie das geht. Und dann gibt es einen Zungenbrecher, der heißt Moses Supposes, Histoses, Roses und so weiter und so fort. Und dann machen die da einen Song draus und verarschen den Lehrer und es ist ganz großartig. Vor allem aber nicht nur, weil der Song gut ist, sondern weil die Tanznummer dazu wahnsinnig gut ist. Richtig krass. Ich bin durch mit den Musicals jetzt. Bei mir kommen 2 Filme, die keine Musicals sind. Auf Platz 2, In Dreams von Roy Orbison, Lip Sync von Dean Stockwell in dem Film Blue Velvet von David Lynch. Wir haben vor kurzem über den David Lynch-Film gesprochen. Ja. In Blue Velvet ist so sein erster großer Erfolg, wo er als eigenständiger Regisseur wahrgenommen wurde. Ja. Und zählt die Geschichte von einem Psychopathen, der ein Kind entführt hat, um eine Frau sich gefügig zu machen. Okay. Und einen jungen Mann, der da irgendwie reingerät. Und dann fährt der Psychopath, gespielt von Dennis Hopper, mit diesem jungen Mann, der da reingeraten ist, zu so einer Art Drogendealer. Schrägstrich Zuhälter und sagt zu ihm, du musst für mich jetzt Candy Colored Clown machen. Okay. Und dann macht er Musik und legt Roy Orbison auf und singt in eine Lampe rein zu diesem Song. Okay. Und es ist total verstörend. Das ist David Lynch. Ja. Tolle Szene. Ja, was sonst, wenn nicht verstörend. Platz 2 habe ich Hakuna Matata. Ich hatte auch überlegt. Ja. Es ist so toll. Der beste Song, den man als Kind sich wünschen kann für diesen Film. Vergiss alle anderen Songs aus diesem Film, die auch alle großartig sind. Aber Hakuna Matata. Ja. Man singt den selbst als Erwachsenen immer wieder. Und jetzt stell dir vor. Ja. Wie heißen Timon und Pumba? Hakuna Matata singen. Und während sie singen, gehen sie an Nazis vorbei, die gerade jemanden verprügeln auf der Straße. Boah, wow. Nicht alles kaputt. Oh nein. Das kennt ich niemand Song nicht nimmt mehr. Uns die Philosophie. Oh Gott. Floor. Oh. Okay. Mein Platz 1. Wise Up von Amy Mann in dem Film Magnolia. Oh. It's not gonna stop. und alle singen das. Im Zentrum des Films eine ewig lange Szene, wo der gesamte Song gespielt wird und die Kamera fährt so an allen Protagonisten von diesem riesigen Ensemble-Drama vorbei und sie singen das alle. Krass. Und so kurz. Ich erinnere mich gar nicht und richtig. Es ist eine fantastische Szene und es ist eine Gänsehaut-Szene und sie ist auch ein bisschen cheesy, weil... Ja, weil große Emotionen dann in diesem Moment ist total schön. Wir haben auch diesen Film besprochen, aber ganz, ganz, ganz am Anfang unserer Film-Podcast-Karriere. Ja. Das ist lange her. Ja, ein oder zwei Filme davon sollten wir vielleicht nochmal als Rewatch machen. Glaube ich auch. Das Gefühl, dass wir damals noch nicht so tief in der Materie drin waren. Ja. Okay, ich habe auf Platz 1, Trommelwirbel, Sweet Transvestite. Ja. I'm just a sweet transvestite. Das ist ein geiler Song. Und eigentlich gehören auch der Time Warp und dieser Song zusammen. Die kommen ja direkt nacheinander. Ja. Und das ist der Moment, wo du merkst, oh wow, krass, das ist, du bist total gehypt. Das ist einfach das Aufregendste, was du je in deinem Leben gesehen hast. Vielleicht das beste Musical der Welt, jemals, der ganzen Filmgeschichte. War es wirklich großartig. Und wir nehmen dieses Musical hier, was wir gerade besprechen, Cabaret, natürlich raus, weil es ja kein Musical ist. Ja. Scheiße, jetzt habe ich es auch gesagt. Und damit zurück zum Fazit. Zurück zum Film und zum Fazit. Das war unsere Top 3. Und zum Fazit. Zum Fazit? Wir sind schon so weit. Ich habe noch drei Seiten mit irgendwie vollgeschriebenem Text, was ich noch alles sagen will. Nee. Aber wir haben nicht... Was ist deine Lieblingsmusiknummer? Was hältst du überhaupt von den Musiknummern? Du hast gesagt, man kann sie rausnehmen. Aber jetzt losgelöst vom Film, wie findest du die Musiknummern? Okay. Okay? Ja. Wie jetzt okay? Ich finde, es ist einfach... Es ist tatsächlich nicht so, it's not my cup of tea. Krass. Ich finde einige Nummern eher total wirklich rausnehmbar, zum Beispiel Money. Der ist so großartig. Ich finde den Liza Minnelli-Song, You Have to Understand Who I Am, mein Herr, der ist stark. Aber ich finde, die Songs sind nicht das, was den Film ausmacht. Und ich finde die Idee gerade, ich bin total verliebt in die du gerade gepitcht hast, die offensichtlich Fossi auch gepitcht hat, einfach die Musiknummern kurz anzuspielen und dann zu was anderem überzugehen. Nee, gar nicht. Oh, ist das gemein. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was du in diesem Podcast hier gesagt hast. Oh, puh. Uiuiui. Muss ich kurz von mich erholen. Was hältst du von Two Ladies? La, da, da, da, da. Ist okay. Aber auch hier muss mir nicht erzählt werden, dass jetzt gerade drei Leute miteinander Sex haben, weil ich seh's. Ja. Ja, das ist so. Es ist natürlich ein Lückenfüller. Das Geile ist ja, ich habe, um damit mein Fazit vorwegzunehmen, es ist tatsächlich so Reverse-Kritik von Hamilton. Bei Hamilton habe ich gesagt, es war unfassbar gut musikalisch. Ja, okay. Das war stark, das war richtig gut. Ja. Aber inhaltlich, ich habe da so ein paar Anmerkungen. Und jetzt hier würde ich sagen, inhaltlich unglaublich stark. Ja. Die Art, wie er diesen subtilen Aufstieg des Nationalsozialismus und die Ignoranz drumherum erzählt. Wirklich ein Film, der nahe geht, der mich nicht nur emotional packt, sondern auch intellektuell. Ja. Aber musikalisch so... Ist das traurig gerade. Ist das dein Fazit jetzt? Das klingt so niederschmetternd, das Fazit. Dieser Film hat mich wirklich bewegt. Dieser Film hat mich wirklich hart getroffen. Dieser Film hat wirklich wehgetan. Und ich finde, das ist total wichtig, dass Filme einen bewegen. Und das hat er definitiv geschafft. Und ich müsste tatsächlich jetzt doch einige Episoden zurückgehen, um zu gucken, welcher Film mich emotional so bewegt hat wie dieser, den wir als letztes besprochen haben. Und dann würde ich wahrscheinlich irgendwo im letzten Jahr landen und sagen, ja, da ist noch ein Film, der mich auch so emotional bewegt. Er hat mich richtig stark emotional bewegt. Und wenn das ein Film kann, dann ist das für mich ein Grund genug, um zu sagen, ja, den sollte man auf jeden Fall sehen. Ja. Also das war, er hat einen großen Impact hinterlassen. Und das hängt natürlich auch mit dem Kontext zusammen, in dem ich diesen Film gesehen habe. Und wir haben jetzt ganz lange drüber geredet, über die Zeiten, in denen wir sind. Das spielt auch eine Rolle, aber genau deswegen ist dieser Film auch wichtig. Weil ich glaube, das sollten noch mehr Menschen sehen. Ja, deswegen. Es ist so, dass dieser Film mit seinen 10% Nazis natürlich ein riesiges Loch in einem klaffend aufmacht und so ein bisschen überschattet, dass der Film sonst zwischendurch wahnsinnig viel Spaß macht. Es ist ja doch tatsächlich, wenn man zwischendurch vergisst, dass da gerade nebenan Leute ermordet werden, hat man Spaß. Aber der Spaß bleibt einem halt im Halse stecken, sobald man wieder sieht, dass da ja die ganze Zeit diese Leiche liegt. Und es tut echt weh. Ja. Und ich habe den Spaß vor allem eben in den Nummern, und du hast den Spaß intrinsisch nicht, weil du einfach darauf nicht stehst. Ich bin da halt total drin und ich bin in awe, also wirklich in absoluter Begeisterung und staune über Bob Fosses Können, was Choreografie und Inszenierung der Kabarettnummern betrifft. Und das bist halt du nicht. Aber das macht es für mich umso härter, dann in die Nazi-Geschichte wieder reinzugehen und das so hart gegeneinander geschnitten zu haben. Diesen MC, der da manisch grinst und dann haben wir die Nazis dagegen geschnitten. Es ist inszenatorisch ein absolutes Meisterwerk. Ich glaube, dass dieser Film für mich gerade auf die Top 5 meiner Filme wächst wieder. Krass. Also ich habe mir den angeschaut und war so fertig, dass ich gedacht habe, ich muss jedem wieder diesen Film zeigen und jedem, der es nicht wissen will, sagen, guck dir diesen Film an. Egal, ob du willst oder nicht, es ist wahnsinnig wichtig. Dieser Film ist wahnsinnig wichtig. Gerade für heute ist er wahnsinnig wichtig. Es war ja damals auch schon, aber gerade heute müssen wir auch immer nach Amerika gucken. Wir haben das alles durchgekaut. Guckt euch diesen Film an, es ist wahnsinnig gut. Kann ich auch nicht mehr dazu sagen. Danke, dass du ihn mir gegeben hast. Also, ja, ich werd diesen Film, dieses Filmerlebnis noch eine ganze Zeit lang mit mir rumtragen jetzt. Ja, ich auch. Schreibt uns irgendwie, gebt uns vielleicht Feedback auch, wie euch dieser Film, ob er euch getroffen hat, so wie uns, oder ob ihr da was anderes drin seht. Man liest immer mal wieder, dass Leute das so als sehr lustigen Film sehen. Was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, auch wenn ich zwischendurch Spaß habe, wie schon gesagt, aber viele reden über den Song Cabaret zum Beispiel eben als den Party-Song und man denkt dann sich, ja, aber also tut schon ganz schön weh. Ignoriert kurz, dass die Welt untergeht. Ja, also es ist, ja. Danke dir. Danke, dass du ihn gesehen hast. Ja, voll. Das war auf jeden Fall, ja, es war ein Erlebnis. Das war heute eher so eine Therapierunde auch ein bisschen, ne? Habe ich auch das Gefühl. Mal gucken. Wenn ihr wissen wollt, was wir nächste Woche machen, und ich glaube, ich gebe Johannes für nächste Woche keinen Therapiefilm auf. Bleibt okay. Noch kurz dran. Ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Egal, ob ihr zum ersten Mal hört oder schon seit 200 Episoden. Mhm. Und ich wünsche euch, dass ihr euer bestes Leben lebt und dass ihr vielleicht auch von diesem Film und vielleicht auch von diesem Gespräch ein bisschen was mitnimmt. Und ja, tanzt auf dem Vulkan, aber ignoriert es eben nicht, was da draußen passiert. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das, ja. Okay, danke und wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Bis dahin. Das hat mich echt angestrengt, das Gespräch. Ja, war es voll. Ich hoffe, du hast die Stille noch ein bisschen gelassen. Ja, die Hälfte wird abgeschaltet. Es war tatsächlich so, wir haben gerade, also wir machen immer zwei Aufnahmen. Also jetzt setzen wir gerade wieder an für die Ankündigung für nächste Woche. Ja. Aber Johannes hat gerade Stopp gedrückt, nachdem das Gespräch der Episode vorbei war. Mhm. Und wir haben uns einfach nur angeschwiegen. Und es waren bestimmt so fünf Sekunden. Ja, es hat ja sich lange angefühlt. Es war auf jeden Fall aber auch so ein ganz Uff. Genau so ein Uffschweigen. Und dann meinte ich, oh, Johannes, mach Stille hinten dran. Ja. Wenn du das Ding schneidest, lass die Stille. Weil ich glaube, die braucht man auch nach dem Film. Und die Stille im Abspann ist ja auch echt gut. Ja. Ich halte es kurz. Ich gebe dir nächste Woche einen Film und ich bin sauer auf dich, dass du ihn mir nicht gegeben hast, weil ich habe ihn noch nicht gesehen, jetzt stand, wo ich ihn dir gebe. Was? Aber es ist ein Johannes-Film. Woher willst du das denn wissen, wenn du den Film nicht gesehen hast? Ich habe von diesem Film gehört, dass dieser Film existiert und ich dachte, wow, das klingt total interessant und originell. Und dann habe ich ganz kurz reingeguckt und dachte, okay, das sieht aus, als ob es ein Johannes-Film sein könnte und es sieht aus wie was wirklich originell ist. Okay. Ein Indie-Darling, Indie-Comedy-Darling, Hundreds of Beavers. Ja, der ist aktuell. Der ist ganz aktuell. Der ist neu. Der läuft jetzt im Kino. Du gibst mir was Neues? Ich gebe dir was Neues und ich gebe dir was irgendwie Slapstick, Stummfilm, whatever ist. Okay. Also offensichtlich so ein mit geringem Budget inszenierter Film, der sich von der Ästhetik zum einen orientiert an traditionellen Stummfilmen und zum anderen an Looney Tunes. Oder wie auch immer, an Cartoons, aber Realfilm. Okay. Und keine Ahnung, ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich will ihn sehen, weil es wirklich originell aussieht. Und ich habe ihn halt auch noch nicht gesehen, deswegen konnte ich ihn dir auch noch nicht empfehlen. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann lass uns doch mal zusammen gucken. Ich bin gespannt. Okay, Hundreds of Beavers. Ja, ich habe die Vorschau im Kino gesehen und war auch so ein bisschen so, was könnte das sein? Na gut. Bis dann. Bis dahin. Ciao. Ciao.